Ich weiß nicht, ob der, der dies liest, falls es überhaupt hier gelesen wird, die Angst kennt, die eine unsichtbare Gefahr auslöst. Eine Macht, die du nicht kennst, die dich langsam und unbeirrbar in ihre Gewalt bringt. Jemand hat dich im Visier. Der Mund trocknet dir aus. Die Haut zieht sich dir zusammen. Dabei hat alles relativ harmlos begonnen. Pepe? Marcello Farnizzi ist ermordet worden. Carmen sagt, sie sollen kommen, es ist dringend. Ich hasse José und ich hasse es, wenn Leute, die ich kaum oder gar nicht kenne, mich mit größter Vertraulichkeit Pepe nennen. Wer spricht denn da? Spielt doch keine Rolle, ich bin eine Freundin von Carmen. Carmen Rubiolo. Sie haben Marcello getötet und Carmen möchte, dass sie kommen. Es ist dringend, eben noch hatte ich Bleistift-Count aus dem Fenster gestarrt und mich gefragt, wie es weitergehen sollte. Ich stand vor dem Nichts. Meine Zeitung hatte mir gekündigt und meine Ersparnisse konnten mich bei größter Bescheidenheit gerade über die nächsten Monate bringen. Nochmal von vorn, wer hat wen getötet? Gestern Abend, Sie haben Marcello vor der Haustür erschossen. Carmen fürchtet sich zu Tode, verstehen Sie? Und sie hat niemand außer Ihnen, Pepe. Carmen Rubiolo. Ich hatte sie einmal geliebt. Vor 10 oder 12 Jahren. Als der Journalismus in Argentinien ein so heißer Beruf war, dass man unmöglich ein Mädchen in Ruhe lieben konnte. Sagen Sie ihr, dass ich morgen bei ihr bin. Aber vorher sagen Sie mir noch, wo sie wohnt. In der Calle del Ideal Nummer 7. Wären Sie so nett, mir auch noch den Ort zu sagen? In Zacatecas natürlich. Ich bestelle Ihnen ein Zimmer im Hotel Kalinda, ja? Carmen Rubiolo. Ihre panierten Schnitzel waren unvergleichlich. Und sie war fasziniert von der Idee, dass ein Journalist sie liebe. Sie hielt Journalisten für wichtig. Was sicher ein Irrtum war, mir aber schmeichelte. 10 oder 12 Jahre war das, ja. Und vor ungefähr 8 Jahren hatte sie mich dann wutschnaubend in der Wohnung Ecke Acevedo und Gümes erwartet. Das kann ich nicht länger ertragen. Du bist der mieseste Egoist, dem ich je begegnet bin. Warum bin ich nicht hinterhergelaufen? Warum habe ich sie nicht angerufen? Warum habe ich mich nie um Versöhnung bemüht? Denn ich habe nicht die ganze Wahrheit geschrieben. Die ganze Wahrheit ist, ich habe sie bis zum Wahnsinn geliebt. Sicher, ich habe sie nicht gut behandelt, ich habe sie vernachlässigt. Sie manche Nacht sitzen lassen wegen unaufschiebbarer Redaktionskonferenzen, wegen Gewerkschaftsversammlungen, wegen hochdramatischer Reportagen, all der Dinge eben, die Argentinien in den 70er Jahren in Aufregung versetzten. Eine ganze Zeit später, das war 79, glaube ich, traf ich sie in Mexiko auf einer Exilkonferenz. Alle Welt lief herum, stellte alles in Frage und wurde selbst in Frage gestellt. Und da stand sie. Am Arm eines mageren Mannes mit dunkelumränderten Augen, der wie ein Guerillero im Ruhestand aussah, nervös und voller Ticks, ein Fanatiker des Augenblicks für eine Sache, die morgen schon eine andere sein konnte. José Giustozzi, ein alter Freund. Mein Lebensgefährte Marcello Farnizzi. Dieser Mann war nun also erschossen worden. Damals gaben wir uns die Hand. Er wurde dann gleich irgendwo verlangt und ich war mit Carmen allein. Wie geht es dir? Nach so langer Zeit. Unglaublich, dich wiederzusehen. Ich hätte nie gedacht. Ich erinnere mich nicht mehr an ihre Worte. Aber in ihren Augen lag ein Hauch früherer Zärtlichkeit. Als der Bus Aguas Calientes verließ, die letzte Station vor Zacatecas, schloss ich die Augen. Ich war aufgeregt. War sie immer noch so wild? Immer bereit, sich gegen alles und jedes aufzulehnen? Oder war sie ruhiger geworden? Hatte sie vielleicht sogar Kinder? Ihre hübschen Zehennägel, die sie sich zweimal die Woche lackierte. Augenblicke der Entspannung und der Meditation. Mir sagte sie, ich sei so anstrengend, ich solle mir die Zehennägel lackieren und dabei Ravels Bolero hören. Das würde helfen. Wenn ich sie so ernsthaft ins Nägellackieren vertieft sah, überfiel mich regelmäßig der Wunsch, sie auf der Stelle zu lieben. Ich stellte mir unser Wiedersehen vor. Sollte ich ihr das übliche Beileid aussprechen? Was machte ich mit meinen Fantasien? Denn Fantasien waren im Spiel, auch wenn sie mir angesichts des Toten ein wenig niederträchtig vorkamen. Bitte? Hallo, Karin. Ich bin's, José. Pepe, gut, dass du da bist. Du bist doch hier. Im Kalender, Zimmer 203. Wie geht's dir? Schlecht. Aber es geht schon vorbei. Ich bin ganz durcheinander. Du kennst mich ja. Möchtest du herkommen? Carmen. Ich konnte nur sagen, was man in solchen Fällen zu sagen pflegt. Und dass ich in einer Viertelstunde bei ihr sein würde. Hallo. Ja, bin ich. Oh, sie trug enge Jeans und eine leichte weiße Bluse. Sie war wunderschön. Schöner als in meinen schönsten Träumen. Aus ihren offenen Sandalen guckten die frisch lackierten Fußnägel. Sie hatte meditiert. Immer noch so groß, wie eh und je. Kein bisschen gewachsen. Das war ein alter Scherz zwischen uns. Ich bin nämlich fast 2 Meter groß. Ich mache uns einen Kaffee. Neben der Tür zur Küche hing ein kleines gerahmtes Foto von Zapata und auf der anderen Seite auf gleicher Höhe eins von Che Guevara. Aha, nur über die Revolution führt der Weg in die Küche. Danke. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Pepe. Ich bin so wütend. Und ich habe auch Angst. Ich habe dich gerufen, weil... Es spielt keine Rolle, warum du mich gerufen hast. Erzähl erst mal, was passiert ist. Nein, ich muss dir sagen, warum ich dich gerufen habe. Weil kein anderer mehr da ist. Keine Freunde? Keine Freunde. Meine Familie wollte ja schon damals nichts mehr von mir wissen. Vorgestern war ich verzweifelt. Der einzige Mensch, den ich hatte, erschossen. Die Nachbarin kam rüber und fragte, ob ich nicht jemand anrufen möchte. Nein, sagte ich, will niemanden anrufen. Der einzige, wenn überhaupt, wärst du. Und jetzt... Wo du da bist, weiß ich gar nicht mehr. Sag doch was. Warum hat man ihn umgebracht? Keine Ahnung. Du musst doch irgendeine Idee haben. Vielleicht irgendeine alte Rechnung aus dem Widerstand? Nein, ganz bestimmt nicht. Wir sind schon 77 ausgestiegen. Aber was sonst? Pepe, ich schwöre dir, ich weiß es nicht. Sie sah mich nicht an. Sie wollte mich überzeugen, aber sie sah mich nicht an. Und die Polizei? Ach, die haben mir endlos Fragen gestellt. Wo er herkam, was wir machen, ob er Feinde hatte. Alles Routine. Und was habt ihr gemacht? Ihre Lippen pressten sich leicht zusammen. Sie wollte nicht reden. Eine Sekunde lang hatte ich sogar das Gefühl, sie wollte, dass ich ging. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Marcelo war 2 oder 3 Mal in Zacatecas gewesen und eines Tages wollte er hierher ziehen. Wir waren so ziemlich am Ende. Argentinien war so weit weg. Er wollte seine Buchhandlung wie das Gandhi eröffnen, mit Café und Kunstgalerie und so. Aber zu mehr als Bücher verkaufen hat er es nie gebracht. Und du? Ich habe mich gelangweilt, ferngesehen, ab und zu was gelesen und mir die Fußnägel lackiert. Sie wusste, dass ich immer noch verrückt nach ihr war. Sie wusste es. Sie wollte es nur noch mal in meinen Augen lesen. Ich weiß nicht, ob er Feinde hatte. Ich schwör's dir. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Und die Polizei hat auch keinerlei Anhaltspunkte. Was weiß ich? Der Form halber sollte ich vielleicht Anzeige erstatten. Aber ohne Geld läuft hier gar nichts. Die würden mich zum Teufel wünschen. Die Polizisten würden Sie mit Sicherheit ganz woanders hin wünschen, dachte ich. Und sich selbst dazu. Aber es war nicht die Zeit für Anzüglichkeiten. Sie verschwieg mir alles. Was machst du jetzt? Nichts. Was ist nichts? Sie haben deinen Mann umgebracht. Ich habe einen Detektiv mit Nachforschung beauftragt. Wenn er etwas herausfindet, gut, wenn nicht, auch gut. Ein Detektiv in Zacatecas? Es gibt hier einen. Wie heißt er? Ach, sein Name ist doch unwichtig. Ich würde ihn gerne wissen. David Gurula. Und wie soll es jetzt weitergehen mit dir? Ich weiß es nicht. Vorgestern war ich entschlossen, Mexiko zu verlassen. Irgendwo hinzugehen. Gestern habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Wohin sollte ich auch? Und heute hast du wieder Zweifel und große Angst. Du brauchst mir nichts zu sagen. Wenn du mir nichts sagen willst, kein Problem. Aber was soll ich denn noch hier? Sie sah mich an. Ihre Augen waren wieder kalt. Die Tränen verschwunden. Ich glaube, es ist besser, du gehst. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich dich gerufen habe. Ich ging tatsächlich und erkannte im selben Moment, dass wir uns einst in einem fernen, unbegreiflichen Land geliebt hatten, das zwar noch auf der Weltkarte zu finden, in uns jedoch verloren gegangen war. Nur noch totengeraune, undeutliche Erinnerung und Nebel. Die Begegnung mit Carmen hatte mich wieder in diese rätselhafte Vergangenheit gestoßen. Und ich war und bin nicht in der Lage, dafür eine Erklärung zu finden. Das Einzige, was ich nach dem Wiedersehen mit dieser schönen, schwierigen, widersprüchlichen Frau sagen konnte, war, dass einem die Liebe vielleicht nur einmal Gelegenheit gibt, sein Glück zu finden. Lässt man die Gelegenheit verstreichen, kommt sie nicht wieder. Mag man ihr später auch noch so tapfer und unermüdlich hinterherlaufen. Licenciado David Gurula, Privatdetektiv mit Lizenz. Ungewöhnlich naiv, diese Inschrift in gotischen Lettern neben der Tür einer gelben Villa im Callejón de Baena. Ich betätigte einen riesigen Türklopfer, der die Form eines brüllenden Löwenkopfes hatte. Niemand antwortete. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um in eins der hohen, vergitterten Fenster zu sehen. Vergeblich. Gerade war ich im Begriff, mich wieder auf den Weg zu machen, da hörte ich ein Geräusch hinter dem Fenster. Was ist? Öffnen Sie mir oder nicht? Was wollen Sie? Ich suche den Detektiv David Gurula. Weswegen? Ist er da oder nicht? Antworten Sie zuerst. Wegen eines seiner Fälle, dem Mord an Marcello Farnizzi. Der Alte schien zu überlegen. Erkennen konnte ich ihn nicht hinter dem Fenster. Hören Sie, warum machen Sie mir nicht auf? Darum nicht. Und Gurula, ist er da oder nicht? Nein, er ist nicht da. Er ist nie da. Und er bezahlt mich auch nicht. Er ist verreist. Wohin? Warum fragen Sie so viel, hä? Weil ich neugierig bin, Opa. Und wer sind Sie? Das Phantom der Oper. Verärgert ging ich die Avenida Hidalgo hinunter. Was machte ich hier eigentlich in Zacatecas? Den Clown? Bitte? Carmen, ich möchte unbedingt mit dir nochmal sprechen. Ich kann jetzt nicht. Hast du eine Nachricht von der Polizei? Nein, wieso? Welche Nachricht? Ich weiß nicht, irgendeine. Brauchst du irgendwas? Kann ich dir helfen? Nein, ich brauche nichts. Ich bin nur ein wenig nervös. Versteh das doch bitte. Reißt du ab? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall könnten wir uns ja dann morgen sehen. Ja, was denn nun? Sie wollte, dass ich abreiste, aber auch, dass ich da blieb. Ein Idiot war ich. Mit was für Flausen im Kopf war ich bloß in diese Stadt gekommen. Jetzt hatte ich das Gefühl zu stören, aber auch nicht wieder weg zu können. Ich entschloss mich zu einem Besuch auf dem Kommissariat. Ich war mit dem Toten befreundet. Und? Der Raum war schlecht beleuchtet. Und hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in einigen Papieren. Schmales Schnurrbärtchen, dunkelhäutig, Pomade im Haar, goldener Siegelring. Entschuldigen Sie, ich bin weder Privatdetektiv noch Journalist. Ich bin nicht einmal mit dem Toten verwandt, aber mich interessiert, wenn es gestattet ist, wie weit Sie in dem Mordfall Farnizzi gekommen sind. Ein ehrliches Wort. Freue mich, dass Sie so anfangen. Dann sagen Sie mir noch mal genau, was Sie wissen wollen. Wer der Mörder ist? Wie heißen Sie? José Giustozzi. Jus wie? Giustozzi. Giustozzi. Argentinier? Ja. Immigrantenstatus? Alles ordnungsgemäß geregelt, inklusive Arbeitsgenehmigung. Ich sagte, ich sei ein pünktlicher Steuerzahler, ein Fan von Hugo Sanchez und wäre natürlich Mitglied der Regierungspartei, wenn ich in Mexiko geboren wäre und dass dieses Land wunderbar sei. Wie schon der Dichter sagte, das Jesus-Kindlein hinterließ ihm einen Stall, der Teufel Ölquellen all überall. So. Er wurde ermordet. Gibt es Verdächtige? Jeder ist verdächtig. Auch Sie, Signor Giustozzi. Giustozzi, Signor... Alberto Carrion, Kommandante. Gibt es Verdächtige, Kommandante? Außer mir, meine ich. Der Kommandante blies die Backen auf und ließ die Luft langsam wieder raus. War er gelangweilt? Machte er sich über mich lustig? Um die Wahrheit zu sagen, mein Lieber, ich weiß nicht recht, was Sie von mir hören wollen. Wer kommt schon auf die Idee, zur Polizei zu gehen und zu fragen, wie die Ermittlungen stehen? Entschuldigen Sie meine Unbedachtheit, Kommandant. Ich bin heute erst angekommen, müssen Sie wissen. Und die arme Witwe macht sich solche Sorgen. Endlich hatte ich den richtigen Ton getroffen. Er war überzeugt, ich sei genau der Trottel, für den er mich von Anfang an gehalten hatte. Gut, gut, mein Lieber. Lassen Sie mich Ihnen nur eins sagen. Bei allem Respekt, aber wir kommen hier in Mexiko sehr gut allein zurecht. Wenn Sie uns helfen wollen, dann bitte mit sachdienlichen Hinweisen. Sie erwarten doch nicht, dass wir Ihnen welche geben, nicht wahr? Selbstverständlich, Kommandante. Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Entschuldigen Sie bitte. Wie Sie sich vorstellen können, ist die Angelegenheit sehr verwirrend und für Doña Carmen sehr schmerzlich. Wieder ließ er die Luft aus seinen aufgeblasenen Backen, nur kratzte er sich diesmal zusätzlich noch am Ohr. Dann gehen Sie zu ihr, sagen Sie ihr, wir arbeiten unermüdlich an der Aufklärung des Verbrechens. Noch bevor er die Pressekonferenz für beendet erklärte, bereit, sich den Fotografen zu stellen, erhob ich mich demütig, nickte beflissen und machte mein dümmstes Gesicht. Sehr wohl, Kommandante, wir halten uns zu Ihrer Verfügung. Er sah mir ausdruckslos ins Gesicht und kratzte sich mit vorgestrecktem Kinn am Hals. Es war doch kein politisches Verbrechen, oder? Eine Eifersuchtstat? Er hörte auf, sich zu kratzen. Seine Augen waren sehr kalt, wie zwei kleine Kugeln aus Obsidian. Unter mehrfachem Kopfnicken, gebückt und rückwärtsgehend wie ein Japaner, verließ ich sein Büro. Hallo? José Giustozzi. Bitte! Sozusagen. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Gefällt Ihnen das Kalender? Etwas teuer, aber sonst ganz gut. Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Natürlich. Kommen Sie zu mir oder soll ich zu Ihnen? Ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen. Hilda Fernandez wohnte ebenfalls in der Calle del Ideal, direkt neben dem Haus von Carmen, das jetzt dunkel war. Ich hatte sie mir als hässliche Dicke vorgestellt, mit Pickeln und einem übelriechenden Atem. Ein Klatschweib, unsauber und schlecht gekleidet, mit dicken Titten, einem flachen Hintern und Spitzenknöcheln. Pepe! Sie tat gleich so, als wären unsere Mütter zum selben Kinderarzt gegangen. Da kommen Sie doch rein, Pepe. Und sie sah genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Nur trug sie dazu noch eine Brille. Ihr Cockerspaniel bepinkelte sich vor Freude, mich zu sehen. Ich hab's ja kaum erwarten können, Sie kennenzulernen, denn... Wissen Sie, Pepe, ich mag die Kleine. Sie hat zwar dieses, sagen wir, übertriebene Selbstbewusstsein der Argentinier. Salut. Salut. Ein Tisch mit 6 Stühlen. Ein Fernseher, überquellende Bücherregale und überall Zeitungen. Ich will nicht sagen, dass wir intime Freundinnen sind. Sie dehnte ihre Beine wie die Spieler in den Pausen beim American Football. Sie waren ungewöhnlich behaart. Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen, Ilda? Sie sah mich aufmerksam an. Und ihre sehr kurzsichtigen, aber auch sehr klugen Augen hinter der Brille sagten ja. Ich bin ziemlich ratlos. Marcelo habe ich praktisch nicht gekannt, kam seit Jahren nicht mehr gesehen. Erzählen Sie mir was von den beiden. Wie haben Sie gelebt? Wovon haben Sie gelebt? Sie biss an ihrem Finger herum. Der ganze Knöchel war schon verunstaltet vom vielen Beißen. Es gab vieles an dieser Frau, was mich abstieß. Dennoch war sie mir sympathisch. Naja, ich hoffe, Sie machen sich kein falsches Bild von mir. Ich stehe nicht am Fenster und beobachte die Leute, aber Marcelo kam mir schon immer merkwürdig vor. Wieso? Ja, weil er zum Beispiel der Arbeit nicht gerade nachlief und sich trotzdem einen bestimmten Lebensstil leistete. Die beiden behaupteten, er verkauft Bücher, aber davon wird man in Zacatecas bestimmt nicht reich. Außerdem stand er ziemlich oft neben sich. Drogen? Und zwar nicht nur ein bisschen Gras. Und ich vermute, dass er schwul war. Er war homosexuell? Ja, nicht, dass ich was dagegen hätte. Carmen ist überhaupt nicht der Mensch, der mit so einem Leben zufrieden sein könnte. Ja, exakt. Wollen Sie damit andeuten, dass sie einen Liebhaber hatte? Diesmal knabberte sie an ihrer Nagelhaut. Dann rückte sie die Brille auf der Nase zurecht, bemüht, jeden Eindruck von Schwarzhaftigkeit zu vermeiden. Glauben Sie mir, Pepe, ich weiß es nicht. Aber Sie vermuten es. Jedenfalls ist sie mehrmals mit einem schwarzen Mustang abgeholt worden. Wissen Sie, wer der Mann war? Ach, keine Ahnung. Können Sie ihn beschreiben? Meistens ist er gar nicht ausgestiegen, aber er war auffallend elegant, vielleicht in den 40ern, eher klein und untersetzt, aber wirklich sehr gut aussehend. Glauben Sie, dass Marcelo davon wusste? Selbstverständlich hat er mitgekriegt, wenn sie abgeholt wurde. Der Mustang stand hier vor der Tür. Und sie war immer ganz toll zurechtgemacht. Richtig aufgedonnert. Gott, ich sag das nicht, weil ich neidisch bin. Ja, das weiß ich. Also, ich weiß, das klingt unglaublich, aber ich vermute, dass Marcelo aus diesem Auto heraus erschossen wurde. Was? Ja, ich habe hier gearbeitet und ich hörte die Schüsse und dann fuhr das Auto weg. Der Klang des Motors, wissen Sie? Nimmt Carmen auch härtere Sachen? Sie zog den Mundwinkel nach unten und war einen Moment unschlüssig. Trank erstmal noch einen Schluck Anis. Nein, ich glaube nicht. Ja, höchstens mal ein bisschen Gras. Für andere Sachen ist sie nicht zu haben. Und für welche Sachen ist sie zu haben? Da muss man sie doch nur anschauen, oder? Was hat sie eigentlich nach Zacatecas verschlagen? Ich war schon immer hier. Und was macht man hier? Ich bin an der Universität, Dozentin für Geschichte mit Schwergewicht auf dem vorrevolutionären Journalismus. Was machen Sie? Ich bin nachrevolutionärer Journalist. Das heißt, bis letzten Monat, dann hat mir meine Zeitung gekündigt. Seither arbeitslos. Haben Sie Manuel Buendia gekannt? Ein bisschen. Aus der Ferne. Die Schweinehunde, die ihn umgebracht haben, wird man nie erwischen. Ach, will man vermutlich auch gar nicht. Ay, Mexiko. Hat Carmen eigentlich nie aus ihrem früheren Leben erzählt? Ich weiß, dass sie beiden mal sowas wie Guerilleros gewesen sind und hier im Exil waren, aber das ist vergangen. Die Vergangenheit holt einen eben immer wieder ein. Ja, Aber sie erklärt nicht immer alles. Sie begleitete mich zur Tür. Und der Cocker Spaniel nahm die Gelegenheit wahr, sich noch einmal zu bepinkeln. Denk doch mal scharf nach. Kein Gesicht? Kein Name, an den du dich erinnerst? Ja, Name schon. Sie haben einige Male Liborio erwähnt. Das ist kein Name, den man so schnell vergisst. Hier gibt's nämlich einen Drogenhändler, der so heißen soll. Ich war müde. Aber die Stadt war wunderschön. Und Zacatecas ist eine Stadt, die man sich erlaufen muss. Barocke Kirchensilhouetten, verwinkelte Treppchen, Arkaden, herrliche Balustraden, Gassen mit lustigen Namen. Und immer von jeder Straßenecke aus und über jedem Gebäude wie ein unbeirrbarer Zeuge. Der Cerro de la Bufa, ein Kloster, das eher an eine Festung erinnerte. Eine wild gezackte Echse, die durch die Nacht schimmerte und die Menschen daran erinnerte, dass sie klein und unwissend sind. Und aller Hochmut dumm und eitel. Ein Freund hatte mir einmal von den typischen Straßenmusikkapellen in Zacatecas erzählt. Und als ich aus der Gasse des traurigen Indio in die Straße des geizigen Affen einbog, lief ich prompt in eine hinein. Bestaunt von einer Gruppe nordamerikanischer Touristen. Hey, ihr verdammten Gringos, kommt her, genehmigt euch einen Mezcal! Die Gringos fanden das ganz aufregend. Und einer von ihnen hob schnell seine Polaroid-Kamera und erhellte die Szenerie mit einem Blitz. Dazu kommt Pavel, Ochsen und Arschlöcher musst du schön auseinanderhalten. Mhm. Mit dieser Yankee-Bande habe ich nichts zu tun. Und jetzt her mit dem Mezcal. Frank, Kompare, lauf dir einen an. Die Nacht ist lang, du verdammter Urlaub. Er kam in der Bar La Officina vorbei. Eintritt für Frauen, Kinder, Schuhputzer, Priester und Soldaten in Uniform verboten. Das exklusive Reich der Ehemänner, Büroangestellten, Taxifahrer und aller übrigen einsamen Männer. Unter einer schummrigen Straßenlaterne blieben zwei Halbwüchsige stehen und zündeten sich eine bauchige Zigarette an, die an den Enden zusammengedreht war. Hey Jungs, was mir uns so gut. Wo kommt der denn her? Kennst du den? Mach schon. Es war erstklassiges Marihuana. Wirklich beste Qualität. Alle Achtung, hab das Zeug her. Von Liborio persönlich. Hast du eine Meise, Alter? Was ist denn los mit dir? Das war eindeutig ein Schuss ins Leere. Mezcal und Marihuana machten mich seltsam euphorisch. Ja, was war eigentlich los mit mir? Mit Carmen? Ich hatte Lust, sie zu sehen, verdammt nochmal. Ach was, ich hatte Lust, bei ihr zu sein, mit ihr zu schlafen. Dann regnete es von den Balkons rote Rosen. Es war wie im Märchen und einen Augenblick war ich glücklich. Aber nur einen Augenblick, denn dann bemerkte ich, dass ich beobachtet wurde. Der Typ gehörte bestimmt nicht in dieses Märchen aus Rosen und Gardenien. Er war groß, seine Hände steckten in den Taschen einer Lederjacke, die beinahe auseinanderfiel. Er beobachtete mich und benahm sich dabei so unauffällig wie ein strickender Kosake. Hey, Compadre. Siehst du den Kosaken da? Ich bin total abgefüllt bei dir. Nerv mich nicht, du verdammter Ohrbock. Ich war bedrohlich allein und rannte los. Ich hetzte durch alte Wohnviertel, durch labyrinthische Gassen, durch Torbögen und Innenhöfe. Die Angst zeigte mir den Weg. Der Kerl rannte genauso schnell wie ich. Endlich die Lichter einer großen Straße und da war auch schon das Kalender. Ich knallte die Tür hinter mir zu, was mir einige strafende Blicke eintrug. Mein Schlüssel bitte. Ich sah, wie der Gorilla ebenfalls angerannt kam und seine Nase an der Scheibe des Restaurants platt drückte. Hier der Schlüssel 2. Da hat jemand für mich angerufen. Tut mir leid, Senor. Kann ich das Telefon benutzen? Aber natürlich, bitte. Niemand da. Oder ob sie nur nicht abhob. Ich sah auf die Uhr, es war 3:05. Ich schlief schlecht diese Nacht und wachte morgens 8 auf, weil sich 2 Zimmermädchen auf dem Flur nicht über das Innenleben einer gewissen Luisa einig werden konnten. Ich ging ins Bad, nahm eine heiße Dusche und versuchte mich zu erinnern, was ich geträumt hatte. Carmen und ich hatten oft zusammen geduscht und uns dabei unsere Träume erzählt. Sie hatte ganz außergewöhnliche Albträume mit tödlichen roten Kugeln, die vor ihrem Gesicht explodierten. Aber warum willst du meine Träume nicht aufschreiben? Ich glaube bestimmt, dass sie wichtig sind. Auf ihrer Flucht vor den roten Kugeln irrte sie als kleines Kind durch Patagonien. Und als sie endlich die große Stadt erreichte, erwartete sie schon die Polizei, argentinische Fahnen schwenkend, in die die roten Kugeln eingenäht waren. Dann gehst du besser zum Analytiker. In meinen Träumen ist alles so deutlich. Das Glück, die Angst. Du kannst doch schreiben. Meine Albträume liefen immer wie ein und derselbe Film ab. Ich war eine reglose Pflanze. Die Ameisen krochen an mir herauf und fraßen mich auf. Bitte? Ist dort die Privatnummer von David Gurrola, dem Detektiv? Warum wollen Sie das wissen? Ich muss mit ihm sprechen. Ich komme aus der Hauptstadt und möchte seine Dienste in Anspruch nehmen. Und wie, sagten Sie, war Ihr Name? Ich habe ihn noch nicht genannt, Signora. Ich bin Miguel Ángel Asturias. Sind Sie die Gattin von Don David? Die Mutter. Ah, sehr erfreut. Ist Ihr Sohn nicht zu Hause? Er ist verreist. Ach, du liebe Zeit, jetzt komme ich extra hierher gefahren. Aber vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Doña Refugio Hinojosa de Gurrola wohnte im oberen Teil der Stadt in einer alten Villa. Man ging über Kies durch einen Vorgarten mit Malven und Rosen. Eine Santa Rita, die in Mexiko Bugambilia genannt wird, bedeckte die Mauern zu beiden Seiten der Tür. Señor Asturias. Ganz recht. Treten Sie ein. Sie hatte etwas Verführerisches. Die alte Dame. In ihrem maßgeschneiderten Kostüm mit einer weißen Seidenbluse, deren Rüschen ihre magere Brust umwehten. Ich höre. Stark geschminkt und mit sorgfältig nachgezogenen Lippen wirkte sie wie die Ex-Patronin eines Edelbordells. Dabei war ihre Haut runzlig wie eine Rosine. Ja, wie ich schon sagte, ich möchte eigentlich Ihren Sohn sprechen. Ich bin der Freund einer Klientin von ihm. Wir saßen an einem langen Mahagonitisch, der sicher schon ganze Abendgesellschaften bewirtet hatte. Ich an einem Ende, sie am anderen. Wissen Sie, ich bin etwas überrascht, dass er einen Fall angenommen hat, um tags darauf zu verreisen. Mein Sohn ist sehr vielseitig. Von diesem seltsamen Beruf, mit dem er sich da schmückt, könnten wir gar nicht leben. Ja, aber heißt das für meine Freundin? Über seine Fälle weiß ich nie etwas. Berufsgeheimnis. Trotzdem möchte ich gern wissen, wo er sich aufhält und mit ihm sprechen, Signora. Das wird nicht möglich sein. Er ist in Guadalajara und wird mindestens 3 Wochen fortbleiben. So lange? Gnädige Frau, ich beabsichtige keinesfalls, mir ein Urteil über Ihren Sohn anzumaßen. Doch werden Sie zugeben, dass es nicht sehr ethisch ist? Und Sie werden mir zugestehen, dass ich nicht mit Fremden die Ethik meines Sohnes diskutiere. Nun gut, ich sollte Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Aber ich bitte Sie, es war mir ein Vergnügen. Darf ich Ihnen noch 2 Fragen stellen, Signora? Sie dürfen. Wie sieht Ihr Sohn aus? Kleiner als Sie. Braune Augen, kräftig, etwas füllig. Eine angenehme Erscheinung. Und wer ist der Mensch in seinem Büro? Wer? Die erste Frage, die sie irritierte. Ach, warum? Sie meinen wahrscheinlich Camillo, ein Nachbar, ein Mitarbeiter sozusagen. Er versorgt Davids Büro. Darf ich Ihnen auch eine Frage stellen, junger Mann? Selbstverständlich. Welches Interesse haben Sie an alledem? Genau die richtige Frage. Welches Interesse hatte ich an alledem? Ich hatte längst meine Sachen packen müssen, um nach Argentinien zurückzukehren. Die Diktatur war schließlich zu Ende. Ich sehnte mich danach, im Paraná zu fischen. Ich sehnte mich danach, Enten zu jagen. Ich sehnte mich danach, in Sommernächten den unbegrenzten Himmel zu betrachten. Aber es war nicht möglich. Ich konnte Carmen nicht allein lassen, weil ich sie immer noch liebte. Oder war ich nur in eine Erinnerung verliebt? Was passierte in dieser fremden Stadt mit mir, mit ihr? Und was passierte mit dem Argentinien, in dem Carmen und ich und noch viele andere wie wir gelebt hatten, bevor wir in eine Welt des Exils hinausgestoßen wurden, die uns ablehnte? Was war mit uns passiert, dass wir dieser fremden Welt nichts weiter entgegenbringen konnten als arrogante Ignoranz, verstockten Hochmut und immer neue Beweise für eine in uns brodelnde Hölle, die dem Rest der Welt vollkommen gleichgültig war? Mach doch mal Platz, Leute! Als ich die vielen Neugierigen im Callejón de Beina sah, vor dem Büro von David Gurrola, Privatdetektiv mit Lizenz, fühlte ich, wie mir eine Gänsehaut den Rücken runterlief. Der arme Alte. Auf der Bahre der beiden Sanitäter lag ein mit einem weißen Tuch bedeckter Körper. Das muss letzte Nacht passiert sein. Wahrscheinlich Einbrecher. Die Tür stand offen und ich sagte mir jetzt oder nie. Im Büro das totale Chaos. Typisches Zeichen, dass die Polizei vor den Sanitätern da gewesen war. Sensibel wie eine Dampfwalze. Ordner, Mappen, Zeitungsausschnitte, alles lag auf dem Boden. Dazwischen eine Nickelbrille mit zersplittertem Glas. Ich hatte das sichere Gefühl, nach etwas suchen zu müssen. Und ich fand es. Ein Zeitungsartikel, noch von dieser Woche. Brutaler Mord, Che erschossen. Marcelo Farnizzi, ein in Zacatecas ansässiger Argentinier, wurde auf der Straße direkt vor seinem Haus erschossen. Die Ermittlungen werden von Polizeichef Alberto Carrion geleitet. Carrion mochte ein Eifersuchtsdrama nicht ausschließen, da das Opfer in wilder Ehe mit einer gut aussehenden Landsmännin von zweifelhaftem Ruf zusammenlebte. Mit einer Büroklammer daran befestigt, ein weiterer Artikel. Razzia im Drogenmilieu. Trotz großflächiger Razzien und einiger Verhaftungen der eines ortsansässigen Ausländers und einiger Jugendlicher ist es der Polizei nicht gelungen, einem gewissen Liborio, dem mutmaßlichen Kopf des Drogenhandels in der Region, auf die Spur zu kommen. Liborio? War mit Kugelschreiber unterstrichen. Und zwar erst kürzlich. Unter der Büroklammer steckte noch eine kleine Notiz. Mit demselben Kugelschreiber und zittriger Hand geschrieben. Für Phantom der Oper. Und hinter diesem Zettel, als Bonbon sozusagen, klemmte ein schwarz-weiß Foto. Offenbar aus einem alten Pass oder so. Ein Mann, 30 bis 35, volles Gesicht, aufgeworfene Lippen, ernste Augen, ein intelligentes Gesicht. Hart, aber nicht unattraktiv. Die Adresse lautete Phantom der Oper. Also steckte ich diese kleine Akte ein. Ich war halb verhungert und ratlos. Eine besonders üble Kombination. Nimmt man zu Hunger und Ratlosigkeit noch eine Prise Autoritätsgläubigkeit dazu, hat man das Porträt Lateinamerikas. Gegen den Hunger aß ich scharf gewürzte Spiegeleier auf Mais-Tortillas. Gegen die Ratlosigkeit machte ich einen Besuch bei der Polizei. Ich bin gekommen, um mich zu entschuldigen, Kommandante. Ich habe mich gestern sicher etwas daneben benommen. Ich will Sie auch nicht lange belästigen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Sehen Sie, ich habe Sie angelogen. Das ist mein Presseausweis. Ich bin Journalist und der Fall interessiert mich beruflich. Er betrachtete den Ausweis mit angeekelter Aufmerksamkeit. Als handelt es sich um den Ausweis eines Leprakranken. Er dreht ihn um, prüfte Gültigkeit, Unterschrift, Foto. Ein bisschen blöd von mir, gestern den Schlaum spielen zu wollen, was? Was wollen Sie? Wissen, ob Farnizzi etwas mit Drogengeschäften zu tun hatte und ob er deswegen umgebracht wurde. Er gab keine Antwort, sah mich nur scharf an. Voller Hass und Verachtung. Und Informationen über Liborio. Über wen? Liborio, Kommandante, kennen Sie ihn nicht? Das ist nur ein Name. Könnte Farnizzi etwas mit seiner Organisation zu tun gehabt haben? Carrion erhob sich und ging langsam einmal um seinen Schreibtisch herum. Dabei kratzte er sich am Ohr. Bedächtig, als liebkose er die Brust einer schlafenden Jungfrau. Ich weiß wirklich nicht, was ich von Ihnen halten soll, Yosote. Jus Tozzi. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich komme einfach nicht dahinter, was Sie vorhaben. Aber ich versichere Ihnen, Sie spielen mit dem Feuer, ist das klar? Hier verarschen uns weder Ausländer noch Hauptstädter. Und wenn Sie noch so viele Plastikausweise dabei haben. Da. Danke. Er schwieg und sah mich wieder mit seinen eiskalten Obsidian-Augen an. Vergangene Nacht ist mir ein Typ gefolgt. Sie werden ihm gefallen haben. Wundert Sie das? Das war kein Scherz. Was soll ich Ihrer Meinung nach tun? Ein Kindermädchen bestellen, das auf Sie aufpasst? Nein, aber ich möchte auch keine Missverständnisse. Ich recherchiere für eine Zeitung und man hat mich geschickt, weil ich Argentinier bin und Farnizis Frau seit Jahren kenne. Na, ausgezeichnet. Schreiben Sie, dass die polizeilichen Ermittlungen laufen und dass wir den Mörder bald dingfest gemacht haben. Und dass die Bevölkerung von Zacatecas volles Vertrauen in unsere Arbeit hat, während fremde Journalisten glauben, hier Versteck spielen zu müssen. Sie haben gewonnen, Kommandant. Aber klären Sie mich noch über ein paar Dinge auf, die ich gar nicht erwähnen werde. Wer ist David Gurrola und wo befindet er sich? Ein Weiberheld, wenn man den Leuten glauben darf. Wo er steckt, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Zweite Frage, gehört Liborio zum Kreis der Verdächtigen? Wer weiß. Hat der Mord an diesem Mann heute Morgen in Gurrolas Büro, hat der mit dem Fall Farnizzi zu tun? Keinerlei Zusammenhang. Oh, ich wundere mich, dass Sie das so schnell ausschließen. Ich glaube sehr wohl, dass es da Zusammenhänge gibt. Und ich glaube, dass Sie zu viel glauben. Viel zu viel. Er lächelte leicht und ich stand auf. Er ebenfalls. Er ging um seinen Schreibtisch herum und folgte mir in den Vorraum. Bevor ich auf die Straße hinaustreten konnte, ergriff er meinen Ellbogen und drückte ihn sanft. Hören Sie mal gut zu, Argentinier. Sehen Sie sich heute die Stadt an, fahren Sie mit der Seilbahn auf den Cerro de la Buffa und machen Sie von oben ein Foto. Dann essen Sie gut, nicht zu schwer, dann gehen Sie schlafen. Morgen früh fahren Sie nach Hause. Seien Sie kein Narr. Sie drohen mir. Machen Sie sich nicht ins Hemd. Ich habe Ihnen nur einen Rat gegeben. Ich war erschöpft und schlief den ganzen Nachmittag. Gegen 6 weckte mich eine Stimme aus dem Radio. Mein Herz und ich, wir sind entzwei, weil mein Herz dich immer noch liebt, während ich dich vergessen will. Naja, sing du mir. Ich jedenfalls war entschlossen, nach Mexico City zurückzufahren. Carmen würde ein Traum bleiben. Ein ganz kleines Licht am Rande der Dunkelheit, nicht mehr als ein Glühwürmchen. Ja? Ich bin's, Carmen. Ich muss dich sehen. Was ist los? Soll ich zu dir kommen? Nein, wir treffen uns beim Boxkampf. Ich muss mit dir sprechen. Wo, sagst du? Beim Boxkampf. Heute Abend in der Stadthalle. Ich habe Angst, Pepe. Wir müssen aus der Stadt verschwinden. Ja, ist gut, aber ich... Hast du etwas herausgefunden? Naja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Aber sag mal, ist es nicht besser, wenn ich zu dir nach Hause komme? Ich bin nicht zu Hause. Ich muss jetzt auflegen. Carmen. Ich sehe dich heute Abend. Carmen. Ich sehe dich heute Abend. Zu Hause war sie nicht. Und der verliebte Sänger war von Michael Jackson abgelöst worden, diesem scheiß Neger, der sich schämt, Neger zu sein, sich das Gesicht bleicht und sich anzieht wie ein Operettengeneral. In dieser Nacht würde ich nicht nach Mexico City fahren. Ein Sieg heute Abend und auf Kiki wartet die Arena von Mexico City. Die Stadthalle von Zacatecas glich einem Wespennest, auf das mit Stöcken eingeschlagen worden war. Der Hauptkampf sollte zwischen Lokalmatador Kiki Wario, genannt der Austeiler, und dem Blitz von Sombrerete stattfinden, der in 2 Monaten 4 Gegnern die Seele aus dem Leib geprügelt hatte. Und vor diesem Kampf, was lohnt sich da noch? Vor dem Kampf? Wen interessiert das schon? Mich. Nicht von hier, was? Kann man sagen. Hauptstädter, was? Na, da kommen Sie gerade richtig, Maestro. Heute Abend gibt's was zu sehen. Es gab nur wenig Frauen, viel Rauch, viel Lärm. Leere Bierdosen auf dem Boden, halbleere in den Händen der meisten Männer. Warum hatte sie mich ausgerechnet hierher gestellt? Hier konnte man sich weder verstecken noch ungestört sprechen. Mein jugendlicher Nebenmann hielt die Hand nach unten, als wolle er verbergen, was sich durch eine dünn kräuselnde Rauchsäule verriet. Hey, Companiero, reiche mir mal rüber. Der Bursche starrte mich an. Ich versuchte es mit einem Grinsen. Er starrte weiter. Schon gut, starr mich nicht so an. Wenn ihr das Zeug für euch behalten wollt, auch okay. Vier Bier. Ich reichte drei Dosen an meinen Nebenmann und seine Kumpane weiter, die sie wortlos annahmen. Da, nimm mir meinetwegen zu. Es war nichts Besonderes. Arme Leute, Gras. Hör mal, Bruder, wie kommt man denn ran an das Zeug? Was weiß ich? Komm, Mann, ich bin doch kein Bulle. Man hat mir gesagt, hier beim Boxkampf, aber wo? Na und? Was, na und? Was soll ich dir dazu sagen? Ich soll mich an einen Liborio wenden. Kennst du den? Mann, du gehst aber in die Vollen. Im Ring ging einer im blauen Höschen zu Boden. Das wirklich Tragische war, dass das Gemurmel der Menge nicht um einen Ton anschwoll. Die Leute wollten den Hauptkampf sehen. Carmen war immer noch nicht da. Was hast du denn damit gemeint, ich gehe in die Vollen? Dass Liborio in der Oberliga spielt, Mann. Was hast denn du vor, hä? Nichts wahrscheinlich, hat mich einer verarscht. Ja, das glaube ich aber auch. Und dann sah ich ihn. Ungefähr 10 Reihen hinter mir an einen Eisenträger gelehnt. Der Kosake. Es war 11 Uhr nachts. Carmen würde bestimmt nicht mehr kommen. Ich stand auf und drängte mich durch bis zum Ausgang. Ich rannte los. An der ersten Ecke drehte ich mich um, er war schon hinter mir. Ich blieb stehen und entschloss mich, ihn zu erwarten. Es dauerte nur Sekunden. Ein Leberhaken pumpte mir die Luft aus dem Leib, sein Knie unter mein Kinn, dann die Faust im Gesicht, bevor ich im Land der Träume verschwand. Verschwinde, du Scheißkerl. Noch einen Tag überlebst du ja nicht. Als ich wieder zu mir kam, trampelte eine Versammlung hysterischer Zwerge in meinem Hinterkopf herum und im Mund hatte ich einen klebrigen, bitteren Geschmack. Es war Blut und ein Vorderzahn fehlte. Ganz mechanisch wankte ich in Richtung Calle del Ideal. Ich brauchte fast 5 Minuten, um zu merken, dass sie nicht zu Hause war. Ich wankte zur Tür des Nachbarhauses. Gott, was hast du denn gemacht? Ja, ein paar Aspirin. Bin unter eine Planierraupe geraten. Komm rein. Ilda ging ins Bad und holte Alkohol, Jod, Watte, Handtücher, Verbandszeug und alles, was Frauen zur Hand haben, wenn es der Notfall erfordert. Sie legte meine Füße auf einen Stuhl, betastete meine Wange, schaute mir in den Mund. Ich hab schon geschlafen. Ich hab gerade geträumt, ich würde heiraten. Ja, mit dem Kiefer musst du morgen zum Zahnarzt, der entzündet sich sonst. Ich brühe dir jetzt einen Tee auf. Warum gehst du nicht wieder ins Bett und liest noch ein bisschen? Was würdest du dann machen? Verschwinden. Man hat es mir empfohlen und ich werde es machen. Der gehorsame Argentinier. Warum ist Carmen nicht zu Hause? Ich bin nicht ihre Amme. Aber ich habe gesehen, wie sie aus dem Haus ging. Wann? 8:20. Um 7:30 war sie gekommen, hat sich umgezogen und um 8:20 standen die beiden Männer mit ihrem VW vor der Tür. Du wärst ein guter Spitzel, Ilda. Denk, was du willst. Ich mach mir Sorgen, wenn du es genau wissen willst. Ja. Danke. Wo Fernsehen hingegangen sein? Ich weiß nicht, aber sie sah fantastisch aus. Als wäre sie zu einer Bankiersfete eingeladen worden. Dunkelviolettes Seidenkleid, toll frisiert, hochhackige Schuhe. Und das bei ihren Beinen. Bist du bestimmt vor Neid gestorben. Sie kaute an einem Fingernagel und zündete sich dann seufzend seine Zigarette an. Ich stand auf und ging ans Fenster, betrachtete die Gardenien im fahlen Licht einer Straßenlaterne. Ich dachte an den Wahnsinn der Dido, die aus Liebe zu allem fähig gewesen war, sogar zum Selbstmord. Und das alles wegen Aeneas, diesem falschen Samariter. Carmen schien mir auch in der Nähe des Selbstmords. Aber ihr Aeneas war nicht Marcello Farnizzi gewesen. Ihr Aeneas war jemand anders. Willst du hier schlafen, du Hurensohn? Ich hab dich was gefragt. Sie schien den Tränen nahe. Ich nahm ihre Hand und sie sah mich liebevoll an. Ich möchte zu deiner Sicherheit, dass du hier bleibst, Pepe, nicht um mit dir zu schlafen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Sie schaute mir direkt in die Augen. Es war mir nicht einmal unangenehm. Vor vielen Jahren im Chaco hatte ein Mädchen mal etwas Ähnliches gesagt. Irgendwie hatte ich es ihr nicht geglaubt. Und am Ende lagen wir zusammen im Bett, obwohl ich sie gar nicht mochte. Vielleicht, weil wir Männer immer unsere Männlichkeit beweisen müssen. Fährst du halt wirklich nach Mexico City zurück? Ich weiß noch nicht. Wäre das nicht das Vernünftigste? Frage ich mich auch. Stürz dich, wenn ich den Hund reinlasse. Ach was? Kaum war die Tür auf, lief er zu mir, pinkelte neben meine Füße und drehte sich vor lauter Freude. Du kleines Ferkel, du hättest das nicht draußen vor der Tür erledigen können. Wie heißt der Panchovia? Nein, Flores Magón. Ah, ein vorrevolutionärer Journalist. Du würdest deinen Hund Kepler nennen, was? Das glaube ich nicht. Was waren das für Typen, die sie abgeholt haben? Der eine blieb im Auto sitzen und kleiner mit rundem Gesicht. Ich hatte den Eindruck, dass das der mit dem Mustang war. Sahen sie wie Polizisten aus? Pepe, in diesem Land kann kein Mensch einen Polizisten von einem Gauner unterscheiden. Ich auch nicht. Hat man sie gezwungen, mitzukommen? War sie nervös? Das glaube ich kaum. Keine Frau wirft sich so in Schale, wenn sie dazu gezwungen wird. Aber sie tut doch offensichtlich Dinge, die sie nicht will. Ich kann nicht glauben, dass es nur eine Laune war, mich anzurufen. Sie war verzweifelt. Ich verstehe sie nicht. Du wirst sie nie verstehen, Pepe. Darum siehst du jetzt so aus. Tut's noch sehr weh? Es geht. Wenn die Schwellung abgeklungen ist, verbinde ich dich nochmal neu und dann gehst du zum Zahnarzt. Aber versuch nicht, sie zu verstehen. Sie ist nicht auf der Welt, um verstanden, sondern um bewundert zu werden. Vermutlich hast du recht, Ilda. Aber das ist nicht alles. Ich gehe jetzt ins Hotel. Nicht, das ist zu gefährlich. Ach, heute Nacht passiert nichts mehr. Der Kosaka hat sie erst mal ausgetobt. Ich habe Angst. Ich auch. Ich schlief denkbar schlecht. Mein Gesicht schmerzte bei jeder Bewegung. Und ich konnte nicht aufhören, von dem Kosaken zu träumen. Und was am schlimmsten war, er hatte das Gesicht meines Vaters. Mein Vater war schon früh gestorben. Seither hasste ich ihn, weil er mich verlassen hatte. Wie mich kurz darauf auch meine Mutter verließ. Nach 6 Jahren auf der Couch eines Psychiaters glaubte ich, meinen Frieden mit beiden gemacht zu haben. Vielleicht hatte ich deshalb so extreme Gewissensbisse, dass das Gesicht meines Vaters zu diesem Körper gehörte, der so erbarmungslos auf mich einschlug. Ich weiß, dass das nur jemand verstehen kann, der selbst weise ist und sich der Liebe seiner Eltern nie sicher sein konnte. Ich werde wohl nie wissen, ob ich dich geliebt habe. aber ich habe dich nie gehasst. Die Schuldgefühle verwoben sich mit Klängen und Melodien, die ich an den verschiedensten Orten gehört hatte. Meist in Begleitung von Carmen. Warte nicht länger auf mich, Pepe. Aber lösche mich nicht aus deinem Leben. Eine französische Fassung von Guantanamera, die wir in einem kleinen Dorf bei Toulon gehört hatten. Ich liebe dich nicht. Aber vergiss mich nicht. Eine neapolitanische Canzonette, gesungen von Pavarotti. Eine argentinische Chamamé. Aber Schuld und Musik weckten nicht nur die Toten. Sie brachten auch Lebende in die Nähe des Todes. Warte immer auf mich, obwohl ich dir nie gehören werde. Carmen war auch in der Nähe des Todes. Als ich durch laute Stimmen im Korridor geweckt wurde, brauchte ich einige Sekunden, um mich zurechtzufinden. Ich zündete eine Zigarette an. Sie schmeckte nicht und ich drückte sie wieder aus. Ich zog mir die Jeans an und sah auf die Uhr. 7:15. Was ist denn hier los? Eine Leiche, Senior. Eine Leiche im Penthouse. Sie können den Fahrstuhl jetzt nicht benutzen. Der Fahrstuhl ist bis auf Weiteres gesperrt. Ich nahm die Treppe zum Penthouse. Ich öffnete die Tür in einen Spalt und sah eine Gruppe von Leuten. Den Hotelmanager, 2 Portiers, mehrere Polizisten, darunter auch Carrion, Sanitäter und Neugierige. Einige Meter dahinter lag, unbeweglich und zerbrechlich, ein nasser Körper, an dem sich 2 junge Männer in Ärztekitteln zu schaffen machten. Es war der Körper einer Frau. Ich sah das dunkelviolette Seidenkleid. Ich sah die silbernen Sandaletten. Ich sah die sorgfältig lackierten Fußnägel. Es traf mich wie ein Schlag vor die Brust und mir blieb nichts, als immer nur den Kopf zu schütteln. Wie ein Kind, ohnmächtig vor einem offenkundigen Unrecht. Ausgeliefert ein Universum voller unbegreiflicher Gewalt. Ich weiß nicht, ob der, der dies liest, falls es überhaupt je gelesen wird, die Angst kennt, die eine unsichtbare Gefahr auslöst. Eine Macht, die du nicht kennst, die dich langsam und unbeirrbar in ihre Gewalt bringt. Jemand hat dich im Visier. Der Mund trocknet dir aus. Die Haut zieht sich dir zusammen. Ja? Pepe, ich hab's eben erfahren. Mitten in der Vorlesung. Oh Mann, das ist so furchtbar. Was hätte ich ihr sagen können? Ich stand seit 2 Stunden am Fenster meines Hotelzimmers und starrte auf den Eidechsenrücken des Cerro de la Bufa. In mir nichts weiter als Panik. Hast du mit der Polizei gesprochen? Ob irgendwas Besonderes war. Ich habe gesagt, nein. Und dann habe ich sie gefragt, woran sie gestorben ist. Und da haben sie gesagt, Selbstmord. Hilda, ich komme zu dir. Ich weiß nicht, ob ich zu Hause bleibe. Wo willst du denn hin? Auf was geht das denn an? Zum Teufel gehe ich. Da sind wir dann 2. 3. Schmerz ist nicht mitteilbar. Alles, was man darüber sagt, ist Rhetorik. Solange ein geliebter Mensch, auch wenn er getrennt von dir lebt, sich noch in derselben Welt aufhält, ist nichts verloren. Aber Carmen war tot. Wenn zwei sich küssen, wird die Welt geboren. Küss mich, Piep. Wir wollen uns immer lieben. Hatte ich alles getan, um den Mord zu verhindern? Hatte ich das Ausmaß der Gefahr überhaupt erkannt? Warum hatte ich ihre verschlüsselten Botschaften nicht verstanden? Ach, Schustotze, ich liebe dich. Du bist zwar ein dämlicher Hurenbock, aber mit dir ist mir nie langweilig. Mein Gott. Schustotze, der große Aktivist, hatte mal wieder, wie so oft in seinem Leben, im entscheidenden Augenblick untätig herumgesessen. Hatte sich sein malträtiertes Gesicht von Ilda kühlen lassen, während Carmen in seinem Hotel auf ihn wartete. Verzweifelt. Bis dieser Scheißkerl sie fand und umbrachte. Ich finde es ganz reizend, dass du immer alle Schuld auf dich nimmst. War ich etwa nicht schuld? Was hatte sie gehabt? Was hatte sie gewusst, dass jemandem so gefährlich werden konnte, dass er sie umbrachte? Und welche absurden Ängste hatten mich daran gehindert, mit ihr über alles zu sprechen? Über ihr Leben mit Marcello, ihrem ermordeten Mann. Über ihren Liebhaber, den kleinen Dick mit dem Mustang. Über die Drogengeschäfte. Wo ich doch überzeugt war, dass alles zusammenhing. Da steckt was Politisches dahinter. Können Sie sich drauf verlassen? Weshalb sollte eine Che sonst wohl Selbstmord machen, hä? In den Zeitungen stand noch kein Wort, dafür war der Kioskbesitzer bestens im Bild. Einen Siempre, bitte. Wer war die Frau? So eine Blonde, Chef. Tolles Weib. Gehörte zur Guerilla. Da unten in Südamerika stecken sie ganz schön in der Scheiße. Von wegen Terrorismus und so. Was hat das mit Selbstmord zu tun? Ja, das Gewissen oder so. Wer weiß, was die Kleine so alles auf dem Kerbholz hatte. Benommen lief ich durch enge Gassen, überquerte achtlos Fahrbahnen, hörte nicht auf das Hupen der Autos. Warum verurteilt uns die Geschichte, Kern? Ich bewegte die Lippen wie diese Narren, von denen unsere Städte voll sind, die sich Fragen stellen und sie selbst beantworten. Warum verurteilt uns das Leben? Warum jetzt? Meine Beine wurden schwer, der Kreislauf geriet ins Taumeln. Als hätte ich Gras geraucht. Ich rettete mich in ein billiges Restaurant, das nach Mais-Tortillas roch. Genau in diesem Moment stimmten Elvis und John Lennon ein lustiges Duett an, über das besonders Nixon lachen musste, der in Wirklichkeit aber eine Partie Ping-Pong kommentierte, die Fidel Castro mit irgendeinem Ching Chu Lin spielte, während mir die Tränen in die Augen stiegen über die Tragödie meiner Generation. Ich flog über die Stadt und begegnete einem Engel. All die Jahre des Exils sind nur eine schmerzhafte Übung in Sachen Selbstkritik gewesen. Sehr gut, Giustozzi, applaudierten alle. Und der Engel war Carmen. Ich schwöre, ich bin unschuldig. Die Verwirrung kam durch meine Familie, die mich verlassen hat. Und durch mein Land, das mich vor die Wahl stellte, zu töten oder getötet zu werden. Wir sind nicht schuld an den Tausenden von Toten, die diese Tragödie namens Argentinien gefordert hat. Da lachten Nixon, Carter, Mao, Brezhnev, Shah Pahlavi und Idi Amin, fassten sich in ihren Kostümen aus dem 17. Jahrhundert an den Händen und tanzten im Kreis. Wir sind hineingeboren worden in die Anbetung Europas und Nordamerikas. Aber nicht der Louvre wurde angebetet, das Unterhaus oder die Freiheitsstatue, sondern der niederträchtigste Kolonialismus, die gemeinste Ausbeutung. Oder Hitler, der auch dabei war, der immer dabei ist. Wieder brachen sie in Gelächter aus, drehten sich in umgekehrte Richtung und sagten, wenn es so war, könnte es so sein. Sollte es so sein, dann wäre es. Ist es nicht, dann ist es nicht. Das ist nur logisch. Hatten wir etwa keine Regierung, die sich mit der Ausrottung von Negern und Indios brüstete, die voller Stolz verkündete, wir seien ein Land weißer Christenmenschen, das nichts mit Schwarzen, Gelben, mit Moslems, Buddhisten und noch weniger mit Kommunisten im Sinn hätte? Sie antworteten weiter mit groteskem Beifall. Es war der Beifall derer, die auf ihren Reisen nach Europa Kühe mit übers Meer nahmen, damit in Paris ihre Kinder Milch mit dem echten Pampas-Aroma bekamen. was Salvador Dali für genial hielt, weshalb er allen Politikern einen Schnellkurs in Kühemelken empfahl. Ist Ihnen nicht gut, Senior? Doch, sehr gut. Nur ein bisschen traurig und ein bisschen schuldig und eine Mordswut, weil eine Frau ermordet wurde, die ich geliebt habe. Ich warte nichts. Ach du Scheiße, das habe ich wirklich am wenigsten erwartet heute Morgen. Mein Beileid, Senior. Ich bringe Ihnen sofort einen Tequila auf Kosten des Hauses. Ich trank den Tequila in zwei kleinen Schlucken, ließ 200 Pesos auf dem Tisch, nickte dem Kellner zu, trat auf die Straße und wusste jetzt, was zu tun war. Kommandante Carrion empfing mich selbstverständlich nicht. Ich wollte ihn auch nur wissen lassen, dass ich seiner Drohung nicht gefolgt war und Zacatecas nicht verlassen hatte. Kommt aus euren Löchern, ihr Ratten, sagte ich mir wie John Wayne, den ich selbstverständlich nicht ausstehen kann. Ich ging auf den Markt, kaufte Brathähnchen, eine Portion Hammel und Dorffleisch, frisches Brot, Rotwein und 2 Dutzend rote Rosen. Ich schlug ein paar Haken um die Arkaden der Stadthalle, man konnte ja nie wissen, und dachte an die Paranoia jener Jahre, als wir uns als Teil einer revolutionären Bewegung fühlten, während wir doch nichts anderes waren als die isolierte Minderheit einer kranken, dummen, autoritären Gesellschaft. Nein, niemand folgte mir, der große Kerl ohne Vorderzahn wurde nicht beachtet. Oh, bitte. Hilda. Wir umarmten uns. Ein wenig zitternd, wie zwei kleine Vögel in der Hand eines Menschen. Floris Magon bepinkelte sich vor Begeisterung über das unverhoffte Wiedersehen. Und Hilda schickte ihn raus in den kleinen Garten. Was machen wir jetzt? Essen und trinken. Zum Andenken an Carmen Rubiolo. Ich habe alles mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich ausgerechnet jetzt... Also was fehlt, sind Gläser und Besteck. Wenn du meinst. Sie deckte den Tisch. Ich nahm eine Blumenvase aus dem Regal, füllte sie mit Wasser und stellte die Rosen hinein. Weißt du, Carmen ist bei uns. Ob wir wollen oder nicht. Meine Schwester hat nach dem Tod unserer Eltern gesagt, wie einsam sind die Toten, Josecito. Man muss um sie weinen. Denn unsere Worte hören sie nicht mehr, aber unsere Tränen spüren sie. Wir schwiegen. Ich schaute auf die roten Rosen und spürte Carmens Anwesenheit. Ihr Gesicht war noch etwas undeutlich, aber wunderschön. Wie an einem Morgen vor 10 Jahren, als sie barfuß in unserer Wohnung tanzte. Ausdruckstanz war damals ihr neuestes Hobby. Die politische Aktion bedeutet Optimismus. Deshalb braucht sie Gesundheit und Harmonie. Irgendwann kam sie an meinen Tisch, auf dem ich gerade Material für einen Streikaufruf sortierte, und ließ einen seidenen Strumpf über mein Gesicht gleiten. Jetzt nicht. Stör mich nicht bei der Arbeit, mach's mir nicht so schwer. Sie nahm den Strumpf, trug ihn zurück ins Schlafzimmer, ging wortlos in die Küche und brachte kurz darauf das Essen auf den Tisch. Du bist ein Trottel, Giustozzi. Ein Esel, ein Tölpel, eine Backpflaume, ein Schakotrampel. Weißt du nicht, dass nichts für ewig ist? Ich verschluckte mich, denn ich wusste, dass sie recht hatte. Sie tanzte nie wieder für mich und ich brachte es nicht fertig, sie darum zu bitten. Dann kamen unsere letzten Monate. Ich hatte ein Verhältnis mit einer verheirateten Genossin aus dem Widerstand. Ich fing an, Carmen zu belügen. Warum tat ich das? Vielleicht, weil das Leben für mich unerträglich wurde. Bombenanschläge auf unsere Parteibüros, die ersten Verschwundenen, Genossen, Gewerkschafter, Verwandte. Der entfesselte Wahnsinn in Uniform und Zivil. Carmen wurde kämpferisch. Wir müssen endlich Schluss machen mit den Worten. Ich weiß es nicht. Sollen wir uns denn immer hinter Worten verstecken? Aus purer Angst vor Aktionen? Ich Kann dir nicht mal sagen, dass du dich irrst? Ich weiß es einfach. Ich fing an zu trinken, hockte vor dem Fernseher, fühlte mich asexuell. Carmen wollte ein Kind. Ich sagte, was in einem solchen Land zu einem solchen Zeitpunkt? Dann kam der letzte Morgen. Das kann ich nicht länger ertragen. Du bist der mieseste Egoist, dem ich je begegnet bin. 8 Jahre später wollte ich sie mit diesen roten Rosen für so viel Dummheit um Verzeihung bitten. Giustozzi, der Trottel, der Pfeifenstiel, der Chaco Trampel weinte. Und seine Reue kam, wie jede Reue, zu spät. Reist du jetzt ab? Jedes Mal, wenn wir uns sehen, fragst du dasselbe. Nein, ich reise nicht ab. Ich wusste es. Ich nicht. Hast du zufällig eine Waffe im Haus? Eine Waffe? Nein, warum? Für alle Fälle. Vielleicht könntest du eine auftreiben. Na gut, mach ich. Weißt du überhaupt, worauf du dich da möglicherweise einlässt? Warum tust du das? Ich helfe dir, das ist alles. Als mir an Carmens Stelle gefallen hätte, dass einer sowas für mich tut. So sind wir Frauen. Grenzt dein Garten eigentlich an Carmens Haus? Ja, wieso? Dann komm, du kannst mir gleich nochmal helfen. Die Mauer war hoch, an die 3 Meter. Ich sah hinauf und dachte, was soll das? Carmen war tot. Aber wahrscheinlich gibt es Dinge, die man zu Ende bringen muss. Alles war durchwühlt und auseinandergenommen worden. Die Schranktüren standen offen, Küchengeräte waren aufgeschraubt, Putzzeug und Besteck lagen auf dem Boden verstreut. Im Wohnzimmer dasselbe Chaos. Was hatten die Bullen gesucht? Che Guevara und Emilio Zapata in ihren schwarzen Bilderrahmen gaben keine Antwort. Auch die kleinen Sprüche an der Pinnwand im Schlafzimmer nicht. Selbst denen, die alles verloren haben, bleibt immer noch etwas. Da stand ich und las diesen Satz von Jean Anouilh wieder und wieder. Selbst denen, die alles verloren haben, bleibt immer noch etwas. Und es herrschte eine so tiefe Stille. Und plötzlich ein kalter, herbstlicher Wind, wie vor 10 Jahren am 1. Mai vor dem Präsidentenpalast in Buenos Aires, in den sich der Präsident zurückgezogen hatte. Er hatte uns Dummköpfe genannt. Uns, Zehntausende junger Leute, die militante Parolen sangen und ein sozialistisches Vaterland forderten, das nur in unseren Träumen möglich war. Hunderte von Pauken dröhnten durch die abendliche Hauptstadt und erschreckten die Bourgeoisie, die hinter den Gardinen stand und sehnlichst auf die Schlägerbanden von Lope Rega und der Gewerkschaftsrechten wartete. Dieser Tag endete mit einer Stadt im Zorn, einem Land außer Rand und Band, bereit, sich in eine unbegreifliche Todessehnsucht zu flüchten. In das, was nach dem Willen einiger ein langer Volkskrieg werden sollte, der aber weder lang war, noch vom Volk, noch überhaupt ein Krieg, sondern nur ein makabres Katz-und-Maus-Spiel. Hatte Carmen getötet? Hatte sie auf eine Brust gezielt und abgedrückt? Immer wieder hatte ich mir diese Frage gestellt, seit ich von ihren Aktivitäten im Untergrund gehört hatte. Ich glaubte, das Gebell von Flores Magon zu hören, und es war wie ein Erwachen. Was ist los? Was ist bei dir los? Hast du was gefunden? Nur ein paar verwirrende Erinnerungen. Ich verstehe nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich ging zurück und suchte. In Schachteln und Dosen zwischen Strümpfen, Büstenhaltern, Pullovern. Nichts. Plötzlich erinnerte ich mich, dass wir vor Jahren mal verräterische Papiere im Fußbett alter, abgelatschter Hausschuhe versteckt hatten. Ich öffnete noch einmal den Kleiderschrank und da standen sie. Lederstiefel mit durchgelaufenen Sohlen und schiefgetretenen Absätzen, längst reif für den Müll. Ich zog ein Bündel Papiere heraus. Auf jedem Blatt das erstaunte Gesicht Benjamin Franklins, insgesamt $30.000. Dazu ein kleines Blechdöschen, blau und randvoll mit einem weißen Pulver, das ohne Zweifel Kokain war. An den Deckel ein Zettel geklebt. Liborio, Mai, 15.000. Liborio, Juni, 15.000. Liborio, September. Die Zahl fehlte. Hieß das, Liborio hatte im September nicht gezahlt? September, das war dieser Monat, der Monat, in dem Marcello und Carmen ermordet worden waren. Ich stopfte alles wieder zurück in den Stiefel und schnürte ihn fest zu. Ich machte mir nicht die Mühe aufzuräumen. Ich bräuchte etwas Packpapier, hast du sowas? Wofür? Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Es war 4 Uhr, als ich mein kostbares Päckchen im Safe des Kalender deponierte. Der Geschäftsführer gab mir den Schlüssel. Ich steckte ihn in ein Kuvert und klebte es zu. Ich möchte Sie bitten, das Kuvert für mich aufzubewahren. Oh, das ist aber nicht üblich, Senor. Ich würde den Schlüssel ungern bei mir tragen und bei Ihnen wüsste ich ihn in den besten Händen. Selbstverständlich, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann. Licenciador. Er war Licenciador und sicher stolz, so angeredet zu werden. Weiß man Näheres über den Mord der vergangenen Nacht? Selbstmord, Senor, um Himmels Willen. Ja, die Polizei glaubt das, ich weiß. Glauben Sie das auch? Ich ziehe es in jedem Fall vor, das zu glauben. Mord, mein Gott, was für eine Tortur für uns. Überall Polizei, die Gäste werden belästigt. Ja, verstehe. Unter dem Aspekt habe ich das noch nie betrachtet. Sie haben wirklich einen bemerkenswerten Beruf, Licenciado. Früher habe ich auch immer von der Touristikbranche geträumt. Ja. Leider war mein Vater dagegen. Ich musste Jura studieren. Ein typisch argentinischer Vater. In Mexiko sind die Väter auch nicht anders. Ich habe Glück gehabt. Bei so viel Bewunderung für seinen Beruf musste er sich natürlich mit Argentinien revanchieren. Tja, ja. Argentinien, ein großes Land. Ein bedeutendes Land. Dass es jetzt in die Fänge des internationalen Terrorismus geraten ist, eine schreckliche Sache. Er meinte vermutlich das Ende der Militärdiktatur. Glauben Sie, dass Mexiko ein ähnliches Schicksal erleiden könnte? Nein, das glaube ich nicht. Nein, nein, das ist ausgeschlossen. Die Demokratie ist hier schon 70 Jahre alt. Und was für eine Demokratie? Zum Glück würden die Vereinigten Staaten es auch niemals zulassen, dass Mexiko in die Hände der Kommunisten... Ja, ja, da kann man ganz unbesorgt sein. Sagen Sie, ich weiß zwar nicht, ob der Selbstmord der Dame für meine Zeitung von Interesse ist, aber ich würde sehr gern mit ein paar Leuten sprechen, die etwas gehört oder gesehen haben könnten. Mit dem Nachtportier zum Beispiel. Selbstverständlich. Wenn Sie nicht bis heute Abend warten möchten, gebe ich Ihnen gern seine Adresse. Draußen auf der Straße dachte ich, dass Zynismus vermutlich nicht nur meine persönliche Charaktereigenschaft war, sondern ein allgemeines Kennzeichen unserer Zeit. In dieser übellaunigen, übelriechenden, lieblosen, geschmacklosen Welt, beherrscht von korrupten und asexuellen Menschen, ist Zynismus die Regel. Wer kann sich schon Margaret Thatcher oder Khomeini bei der Liebe vorstellen? Und Tschernenko oder Brezhnev, Pinochet, Botha oder Shamir? Wann und wie sollten die wohl lieben? Diese hochmütigen, intoleranten Scheißkerle, sagte ich mir in meiner plötzlichen Wut, ausgelöst durch dieses reaktionäre Schwein im Hotel. Es war kurz nach 5, als ich vor dem schäbigen Haus im Callejón del Muro stand. Guten Tag, ich würde mich gern mit Ihnen über den Vorfall heute Morgen im Hotel unterhalten. Der Nachtportier gehörte zu jenen Menschen, die nichts lieber tun, als Eltern den Unfall ihres Kindes zu melden. Ich bin nicht von der Polizei. Ich kann mir vorstellen, dass man sich schon den ganzen Tag mit Fragen belästigt hat. Dürfte ich wohl eintreten? Er ließ mich widerwillig vorbei. Wir betraten ein ärmliches Zimmer, vollgestopft mit Möbeln aus Haushaltsauflösungen. Der Tisch gleich neben dem Bett, auf der Nähmaschine der Fernseher. Er bot mir keinen Platz an, also blieben wir stehen. Wissen Sie, ich war ein guter Freund der Dame. Und außerdem bin ich Journalist. War sie letzte Nacht allein? Aber in der Hotelhalle war doch ein Freund von ihr. Etwa ihre Größe, aber kräftiger, rundes Gesicht, gut aussehend. So um die 40. Schon möglich. Ich habe ihn doch auch gesehen. Er fährt einen schwarzen Mustang. Oder ist er mit seinem VW gekommen? Er war schon öfter im Hotel. Warum fragen Sie das alles? Wie gesagt, ich war mit der Dame befreundet. Sie hieß Carmen, war Argentinierin. Ja, das hat die Polizei gesagt. Ich begriff, dass mehr aus ihm nicht herauszuholen war. Große Ereignisse wie Mordfälle inspirierten ihn nicht besonders. Ihn inspirierte etwas anderes. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, irgendeine Kleinigkeit, Ich zog einen 500-Peso-Schein aus der Tasche und drückte ihn ihm in die Hand. Sie schnappte zu wie eine Mausefalle. Die Dunkelheit war noch nicht hereingebrochen, als ich am Calderón-Theater vorbeikam, in einem alten, massigen Bau aus der Zeit, als das städtische Bürgertum sich noch für Opern und große Konzerte begeisterte, bevor es sich diszipliniert vor die Fernseher setzte, mit Kabelanschluss in die USA. An der Ecke des Palacio de la Malanoche stieg links der Callejón de Vena hinauf. Die Tür mit dem brüllenden Löwenkopf stand offen. Im Innenhof war die Tür zu David Gorolas Büro verriegelt und mit einem gewaltigen Vorhängeschloss gesichert. Da wohnt niemand. Hallo. Ich suche den alten Mann, der immer in Senor Gorolas Büro sitzt. Der ist ermordet worden. Ach komm. Wie ist denn das passiert? Sie haben ihn erstochen. Der ganze Fußboden war voll Blut. Hast du ihn gekannt? Vom Sehen. War ein ziemlich ekelhafter Kerl. Hat ihn immer so angeglotzt. Hey, wer bist du eigentlich? Warum fragst du mich aus? Jetzt erzähl mir auch noch, dass du schon rausgekriegt hast, dass ich Reporter bin. Geahnt habe ich sowas. Für wen schreibst du? Für den Excelsior in der Hauptstadt. Und die interessieren sich für den Mord an dem Alten? Psst. Das ist noch Geheimsache. Kennst du Gorolla, den Detektiv? Den habe ich höchstens zweimal gesehen. Der ist nie da. Ist er das? Ich zeigte ihr das Foto, das mir der alte Camillo zusammen mit den Zeitungsartikeln über die Drogenfahndung und den Mord an Marcelo hinterlassen hatte. Das ist er. Ist aber ein altes Foto. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Kommt drauf an. Wer kennt hier in der Nachbarschaft Gorolla am besten? Mein Papa. Ach, ist er da? In seinem Büro, hier gleich um die Ecke. Er ist Rechtsanwalt. Danke, du bist ein Schatz. Das Büro von Licenciado Goliath Ramirez Hernandez war schlicht eingerichtet. Ein Schreibtisch aus poliertem Zedernholz, der mindestens 100 Jahre alt war, voller Akten und Bücher und einem Pfeifenständer in der Mitte, in dem mehr als ein Dutzend Pfeifen aufgereiht waren. Tja, dieser vollkommen überflüssige Mord. Wer hätte Interesse daran haben sollen, Camilo zu ermorden? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Frage selbst zu beantworten versuchten. Keine Ahnung. In welcher Beziehung stand der Zuckerroller? So eine Art Hausmeister, würde ich sagen. Ich nehme an, David hat ihn dort wohnen lassen, um sein Büro in Ordnung zu halten. Das Büro ist aber schon seit Jahren geschlossen. Seit wie vielen Jahren? Wie lange mag das her sein? So an die 10 Jahre. Seit unserem Streit damals. Ach. Darf ich fragen, warum Sie sich zerstritten haben? Eine Freundschaft hält so lange, bis sie zerbricht, Senor Kennedy. Das war eine sehr unangenehme Geschichte. Vielleicht könnten Sie ein bisschen genauer. Er schwieg, begann sich eine seiner Pfeifen zu stopfen und zündete sie an. Fragen Sie mich nicht, junger Mann. Wenn ich Ihnen helfen kann, gerne, aber bestimmte Dinge übergehen wir besser. Ja. Was soll das überhaupt, Detektiv in Zacatecas? Tja. David ist Anwalt, genau wie ich. Nach unserer Trennung damals hat er den Beruf aufgegeben. Musste ihn aufgeben, um genau zu sein. Kurz darauf hat er das Schild an seinem Büro ausgewechselt und seither steht Detektiv drauf. Gut, Licenciado, nur noch eins. Glauben Sie, dass Camillo Gorolla hintergangen haben könnte? Er zog ein paar Mal bedächtig an seiner Pfeife. Jeder, der mit David zu tun hatte, wäre auf der Stelle bereit, ihn zu hintergehen. Und glauben Sie, dass Camillo es getan hat? Ich weiß es nicht. Aber wenn er es getan hat, dann hat er dafür bezahlt. Kaum hatte ich die Tür meines Hotelzimmers geöffnet, gewahrte ich das unauffällige Durcheinander, das sie hinterlassen hatten. Alles war angefasst und bewegt worden. Die Bettdecke, das Kissen, das Laken. Kleiderschrank und Bad waren ebenfalls durchsucht worden. Das Buch, das ich gerade las, lag aufgeschlagen, der Umschlag zerfleddert auf dem Boden. dass Polizei und Mafia, wer immer von diesen Herrschaften hier auch tätig gewesen war, Bücher nur ertragen konnten, wenn sie auf dem Boden lagen. Wenigstens hatten sie es nicht verbrannt. Die Angst kroch ganz langsam, Wirbel für Wirbel, den Rücken hinauf und setzte sie im Nacken fest. Hier im Zimmer konnte ich nicht bleiben. Ja? Pepe hier. Hast du bekommen, worüber wir gesprochen haben? Noch nicht, aber ich bekomme es. Ich bring sie dann ins Hotel, ja? Komm doch so gegen 10. Wir essen dann hier zusammen. Ja. Noch was, du kennst doch bestimmt jemanden von der juristischen Fakultät. Erkundige dich mal nach David Gurolla. David Gurolla, Lebenslauf, beruflicher Werdegang und so weiter. Hast du was rausgefunden? Wenn, würde ich dir nicht sagen. Und schon gar nicht am Telefon. Adios. Ich musste Doña Refugio Hinojosa de Gurolla noch einmal aufsuchen. Obwohl mir kein rechter Vorwand einfallen wollte. Guten Abend, Senor Asturias. Die bezaubernde kleine alte Dame empfing mich mit der gewohnten Eleganz, doch ohne den leisesten Anflug von Höflichkeit. Was wünschen Sie heute? Einzutreten und mich ein wenig mit Ihnen zu unterhalten. Dann kommen Sie. Ein Mann saß an dem großen Mahagonitisch. Er stand auf. Mein Neffe Jesus, Senor Asturias. Er gab mir die Hand und wir sahen uns an. Er mit unverhohlenem Interesse, ich mit nicht zu verhehlender Verblüffung. Denn ich trug sein Bild in der Tasche. Übrigens, David rief heute Nachmittag aus Guadalajara an. Ich erzählte ihm von ihrem Besuch. Aber er kannte sie nicht. Er hatte einen anmutigen Stolz, wie ich ihn nur bei einigen Schwarzen kennengelernt habe. Musiker, Leute, die sich wohlfühlen in ihrer Haut, deren Platz in dieser Welt unbestreitbar ihnen gehört, ohne dass sie dabei einen anderen um etwas bitten oder ihm etwas streitig machen müssen. Ich muss Ihren Sohn dringend sprechen. Wie Sie wissen, hat man gestern seinen Hausmeister, den alten Camilo, umgebracht. Er setzte sich und rauchte seine Zigarette weiter. Sie setzte sich ebenfalls. Mir boten sie keinen Platz an. Die Toten nehmen langsam überhand, meinen Sie nicht? Er drückte seine Zigarette aus und starrte in den Aschenbecher, als könne er dort eine Erklärung für die Geheimnisse des Universums finden. Ich werde dann gehen. Sagen Sie ihm, dass ich ihn sehen will. Meiner Meinung nach ist er hier in Zacatecas. Die Senora erhob sich in aller Ruhe und ohne auf meine Provokation zu reagieren, öffnete sie mir die Tür. Warten Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Ich fürchte, wir waren nicht sehr höflich zu Ihnen. Magst du uns nicht ein Bier bringen, Tante? Oder lieber einen Kaffee? Dann lieber Kaffee. Ich setzte mich ihm gegenüber. Ich fühlte mich eingesperrt. Kannten Sie die Dame gut, die heute Morgen verstorben ist? Ermordet wurde. Kannten Sie sie gut? Ich weiß es nicht. Ich habe sie geliebt. Und es zu spät gemerkt. Das kommt vor, Herr. Er lächelte nicht. Er sprach nicht. Er sah mich nur an. Vorsicht, Giustozzi, sei vorsichtig. Die Alte kam mit einem herrlichen Silbertablett, darauf Tassen, Kaffeekanne und Zuckerdose aus blauem Guerrero-Porzellan. Sie servierte in vollendeter Manier. Unter anderen Umständen hätte ich das genossen, aber diese betagte Signora war gefährlich wie eine Glasscherbe im Schuh. Als sie fertig war, zog sie sich schwebend zurück. Zum Teufel mit der Vorsicht, ich durfte dem Kerl nicht die Initiative überlassen. Haben Sie Ihren Cousin in letzter Zeit gesehen? Gestern. Sie haben eine überraschende Ähnlichkeit mit ihm. Sie kennen ihn? Nur von Fotos. Herr, das hört man immer wieder. Die Leute verwechseln ihn sogar. Aber sagen Sie, welches Interesse haben Sie in diesem Fall? Außer Ihrem Schmerz. Wie weit sollte ich meine Karten aufdecken? Beim Tod der Signora ist vieles andere mit im Spiel. Zwei weitere Morde zum Beispiel. Drogenhandel. Ich finde nicht, dass man das alles auf sich beruhen lassen sollte. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Gestatten Sie mir eine weitere, etwas indiskrete Frage. Hat Ihr Interesse einen Preis? Wer ärgerlich wird, verliert, Giustozzi. Wer aus der Haut fährt, verliert erst recht. Dummstellen, Giustozzi. Es lebe der Zynismus. Aber alle vernünftigen Vorsätze halfen nicht. Ich verstehe. Sie wollen wissen, ob ich für eine bestimmte Summe bereit bin, mich aus der Sache herauszuhalten. Meine Antwort ist nein. Wir können trotzdem ins Geschäft kommen. Ich zahle den Preis. $30,000 und einige Gramm reines Kokain. Ich bewundere Ihren Stil, Signor Asturias. Ah, ich war der Meinung, Sie hießen Giustozzi. Wie ich der Meinung bin, dass Sie David Corolla sind. Ein Mensch ist immer der, der wirklich sein will. Sie kennen jetzt meinen Preis. Den Preis wofür? Für die Wahrheit. Ich will wissen, wer Carmen getötet hat. Auf dem Weg zum Hotel war mir zumute, als hätte ich mich mit einer Tarantel unterhalten. Man kann ein freundliches Treffen mit dem Teufel haben, nur ist man hinterher nicht mehr derselbe. Ich ging die Avenida Hidalgo hinunter, schaute hoch zum Cerro de la Bufa und da kam mir vor, als sähe ich ihn zum ersten Mal. Wie eine gewaltige, über der Stadt schwebende Mahnung zur Buße. Carmen war noch keine 24 Stunden tot. Ihr kalter Leib lag jetzt in irgendeinem Leichenschauhaus. Um zu büßen. Wofür sollte sie büßen? War sie schuld an der Gewalt? Waren wir, sie, ich und Tausende von Verschwundenen und Exilierten schuld daran? Wo Gewalt für uns bereits in der Schule begonnen hatte, wo die Lehrer uns in weiße Uniformen gesteckt und mit Gebrüll und Bestrafung gefügig gemacht hatten? Waren wir schuldig, wenn uns eine autoritäre Umwelt vergewaltigt hatte, sodass wir kämpfen, demonstrieren, streiken, manche sogar Bomben legen mussten, um dann im Kampf gegen die Panzerwagen niedergemäht zu werden? Und alles war vergebens gewesen. Das war das Entsetzliche. Der Gewalt wählt unwiderruflich die Trauer. Ich dachte an den kalten Leib, der auf einer Marmorplatte lag. Und ich fragte mich, ob es keine Bedeutung hatte, dass unser Widerstand berechtigt gewesen war. Ich wusste und weiß auch jetzt nicht, wo die Wahrheit liegt. Ich weiß nur, dass Carmen unschuldig war an ihrer Ausweglosigkeit. Und ich weiß, dass wir mit all unseren Fehlern, unserer Intoleranz, selbst mit dem fiebernden Wahnsinn derer, die zu selbstmörderischen Aktionen trieben, eher Opfer waren als Mörder. Wir haben nicht geputscht und wir haben uns nicht von der Macht korrumpieren lassen. Wir haben weder geschachert noch uns bereichert. Wir waren nicht die Folterer und nicht die Volksverhetzer. Wir waren nicht wie sie. Ich bin unten an der Rezeption. Es war verdammt unvernünftig, Ilda ins Hotel zu bestellen. Was immer geschehen mochte, ich hatte es allein auszubaden. Niemand wusste von unserer Freundschaft und das musste auch so bleiben. Das Essen wird verschoben, entschuldige bitte. Sag mir schnell ein unauffälliges Lokal in der Nähe. Wir treffen uns da in, sagen wir, 20 Minuten. Die Bar des Hotels Condesa in der Avenida Juarez. Oh. Neben dem Verwaltungspalast. Hotel Condesa, ja? Ich bewunderte sie für ihre Schnelligkeit und Präzision. Mein erster Eindruck von diesem Mädchen war wahrhaftig falsch gewesen. Warum diese Versteckspielerei, Pepe? Weil ich dich aus der Sache raushalten will. Es reicht doch, wenn ich hier den Clown spiele, den alle mit Besenstielen traktieren. Sieh dich vor. Du weißt ja, Clowns sterben gewöhnlich einsam und verbittert. Ich werde dich sehr vermissen, wenn das alles vorbei ist. Ich werde einsam sein ohne dich. Du hast doch deine Freunde. An der Uni. Freunde. paar Kontakte, ja, aber Freunde. Ohne dass wir es recht merkten, begann sie von ihrem Leben zu erzählen. Von der Einsamkeit und Trostlosigkeit eines zu dicken, zu plumpen, zu kurzsichtigen Mädchens, das sich voller Komplexe hinter seinen Büchern verschanzte. Sie wusste bald, dass sie allein bleiben würde. Mit 20 hatte sie einen Jungen aus San Luis Potosí geliebt, der kurz vor der Heirat unter einen Autobus kam und starb. An der Universität hatte sie ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, der eines Tages anfing, sie um Geld für seine Kinder anzupumpen. Es folgte dann noch ein lesbisches Verhältnis mit einem Mädchen, das sie auf einem Oppositionsfestival kennengelernt hatte. Aber das hielt nicht lange und war auch nicht sehr aufregend. Nun bin ich bald 39. Die Hoffnung auf ein Kind habe ich aufgegeben. Ich werde weiterhin Geschichte lehren. Und eines Tages gehe ich in Pension. Mitgefühl bei Strafe verboten, du Mistkerl. Ich spreche sonst nie drüber. Das war nur, weil du mir so verdammt sympathisch bist. Du brauchst dir aber nichts drauf einzubilden. Du bist nicht mein Typ. Aha. Und wer ist dein Typ? Einer, der sieht, was ich wert bin. Der in mein Herz gucken und vergessen kann, dass ich dick und hässlich bin. Nicht so einer wie du. Danke. Sehr freundlich. Natürlich würdest du mir gefallen, aber du bist einer von denen, die erstmal eine tolle Figur brauchen. Dein Typ sind Frauen wie Carmen. Und dann wunderst du dich, wenn sowas passiert. Hör auf, verdammt nochmal. Ja, ich weiß, dass das wehtut und das soll es auch. Ich hasse dich. Sei nicht albern, Pepe, komm. Ich habe dir eine Waffe besorgt, nichts Besonderes, aber zur Verteidigung reicht's. Du brauchst sie doch nur zur Verteidigung, oder? Nein, ich will eine Bank überfallen. Das ist eine Pistole, Kaliber 22, 9 Schuss. Ihre Hand glitt unter den Tisch. Die Waffe berührte mein Bein und ich steckte sie in die Jackentasche. Sie war erstaunlich leicht. Ich habe mich auch nach Gurola erkundigt. Hast du gehört, warum man als Anwalt nicht mehr praktizieren darf? Was ist, weißt du? Vor rund 10 Jahren hat er mal ein paar Jungs verteidigt, die auf einer Party unter Drogeneinfluss ein Mädchen vergewaltigt haben. Nur daraufhin hat sich sein Partner von ihm getrennt. Und die Anwaltskammer hat ihn rausgeschmissen. Wovon lebt er? Immobilien. Das heißt, er sei reich. Und man munkelt, dass dieser Reichtum nicht nur aus Immobiliengeschäften stammt. Ja. Munkelt man auch woher? Drogen. Ein Bekannter hält ihn für die rechte Hand von Liborio. Sonst noch was? So wie mir Gurola beschrieben wurde, war er Carmens Liebhaber. Der mit dem Mustang. Ja, das denke ich auch. Wir verabschiedeten uns mit unserem ersten Kurs. Und ich verließ das Condessa, dieweil Ilda ihren 4. Bloody Mary in Auftrag gab. Einen Schlüssel, bitte. Eine gute Nacht, Senor. Irgendeine Nachricht für mich? Nein, Senor. Keine... Es sah so aus, als wollte er noch etwas sagen. Aber da betraten 2 Pärchen das Hotel und er wandte sich ihnen zu. Ich ging zum Aufzug. Wenn er mir etwas zu sagen hatte, würde er mich auf meinem Zimmer anrufen. Ich knöpfte mir das Hemd auf, legte mich aufs Bett. Abend. Was wollen Sie? Tja, eigentlich darf ich reinkommen. Wenn es sein muss. Mir ist da noch was angefallen, was für Sie vielleicht von Wert sein könnte. Dann raus damit. Naja, die Senora hat mir gestern einen Umschlag gegeben. Dieses widerliche Grinsen. Ruhig, Giusto. Sie. Verstehe, Sie haben heute den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie viel Sie dafür verlangen sollen. Der Herr versteht genau, was ich meine. Ich habe mir gesagt, der Brief müsste für Sie von großem Wert sein. Und wie hoch schätzen Sie seinen Wert? Naja, 50.000 Pesos. Ausgeschlossen. Lassen Sie mich einen Blick hineinwerfen, dann sage ich Ihnen den Preis. Sehr schlau, der Herr, aber ich habe den Brief nicht bei mir. Dann holen Sie ihn. Ich gebe Ihnen 10.000 Pesos. 30. 10. 25. 10. 20 oder wir vergessen das Ganze. Na gut, 15. Abgemacht. 10 Minuten später las ich die kurze Notiz. In Carmens unverwechselbarer, großer, runder, leicht nach vorn geneigter Schrift. Pepe, ich hoffe, du musst diese Zeilen nie lesen. Ich stecke in einem Sumpf, den du dir nicht vorstellen kannst. Ich habe mich in einen miesen Kerl verliebt, der zu allem fähig ist. Was auch immer geschieht, verschwinde von hier, bitte, rette dich. Ich habe nicht verdient, dass du mich liebst. Adieu. Ihre Unterschrift fehlte. Sie war überflüssig. Mein erster Gedanke war, jemanden anzurufen. Zu schreien oder loszuheulen. Dann sank ich der Länge nach aufs Bett. Giustozzi, der kleine Riese, fiel wieder einmal um, mit einem Papier in der Hand, das ihm sagte, er solle verschwinden, um sich zu retten. Abhauen, um sich zu retten. Aber vor was sich retten? Und vor allem für wen, jetzt da sie tot war? Kann man sich denn überhaupt retten, wenn man das Brandmal unserer Zeit trägt? Wie kann man sich retten, wenn 30.000 Menschen verschwunden sind? Oder machen wir es wie die Deutschen, die 40 Jahre, nachdem sie ein verbrecherisches Volk gewesen sind, alles vergessen haben und feistgrinsend ihr Bier trinken? Erfinden wir auch für uns die Glückseligkeit des Vergessens. Alle zusammen und gut gelaunt. Mörder und Opfer, Folterer und Gefolterte, Schufte und Betrogene. Ich schlief nicht viel in dieser Nacht und um 7 war ich schon wieder auf den Beinen. Ich putzte mir die Zähne, um den klebrigen Geschmack von zu vielen Zigaretten und zu viel innerer Unruhe loszuwerden. Dann duschte ich ausgiebig. Ich wusste, dass sie unter normalen Umständen sehr schlechte Karten auf dem Kommissariat gehabt hätte. Was können wir für Sie tun? In Mexiko, wie in jedem anderen Land, ist ein Ausländer ein Mensch zweiter Klasse. Das Ganze ist für mich zu einer rein persönlichen Angelegenheit geworden, Kommandant. Sie brauchten mir nur irgendetwas anzuhängen. Ich werde keine Fragen mehr stellen, denn ich denke, ich weiß bereits alles. Ich war das ideale Opfer. Und ich wusste, Carrion und seine Leute dachten genauso. Ich kann nicht behaupten, dass ich Dankbarkeit für Ihre Unterstützung empfinde. Aber ein Päckchen Dollar und einige Gramm dieses weißen Pulvers gaben mir Sicherheit. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist, diese überaus nebulöse Person kennenzulernen. Liborio, was weiß ich wie. Er sah mich immer noch an, mit seinen obsidianen Augen. Undurchdringlich wie eine Olmeken-Statue. Ich besitze etwas, was für ihn von größtem Interesse ist und was ich ihm gern persönlich aushändigen möchte. Dann kann ich vielleicht noch in dieser Nacht Ihrem Rat folgen und aus Zacatecas verschwinden. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Signor Giusotti. Giustozzi, bitte. Es geht nicht mehr darum, dass Sie aus Zacatecas verschwinden, sondern in welchem Zustand Sie das tun. Kein noch so verdammter Ausländer kann uns hier ungestraft verarschen. Sagen Sie Liborio, ich will ihn sehen. Ihn persönlich. Ich ging hinaus und fühlte mich wie Clark Gable, aber mit vollen Hosen und kurz vorm Umkippen. Das Erste, was ich auf der Straße sah, war der Kosake, hinter dem Steuer eines grünen Wagens ohne Kennzeichen. Ich ging in Richtung Verwaltungspalast, er sprang aus dem Auto und folgte mir. Ich wusste nicht genau, wohin ich wollte, aber als ich am Hotel Condessa vorbeikam, hatte ich eine Idee. Ilda schien nicht zu Hause zu sein, oder sie nahm nicht ab. Ich wählte die Nummer des Kalender und ließ mir den Geschäftsführer geben. Licenciado, wenn ich nicht innerhalb der nächsten 2 Stunden im Hotel bin, benachrichtigen Sie bitte die argentinische Botschaft. Aber was ist denn passiert? Ich erkläre es Ihnen später. Das war erledigt. Ich schlenderte zu der Toilette hinter der Bar, in der ich am Abend zuvor mit Ilda gesessen hatte. Sie war jetzt dunkel und starrte vor Dreck. Der Kosake hatte mich beobachtet. Er würde mir folgen. Ich zog die Pistole und postierte mich hinter der Tür. Der Kerl kam ganz fröhlich herein, wie die Katze, die sich eine Maus vornehmen will. Ich trat ihm mit aller Kraft in die Eier. Ohne jede Eleganz und ganz und gar ohne die Fairness der alten Detektivromane. Mit einem Fußtritt ins Gesicht richtete ich ihn wieder auf. Ich spürte eine entsetzliche Befriedigung, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nicht kennengelernt hatte. Wer schickt dich? Sein Mund stand offen und er brachte keinen Laut raus. Ich habe ich gefragt. Ich stieß ihm mein Knie und das Kinn. Das Blut rann ihm aus dem Mund. Wer? Ich trat mit meinem Stiefel auf die Hand, mit der er sich auf den Boden stützte und drehte mich langsam auf dem Absatz. Ich spürte, wie ein Knöchelchen brach. Da liefen die Tränen runter und der Rotz aus der Nase und alles vermischte sich mit Blut. Aber auch seine Befehle. Hör mir gut zu. Du gehst jetzt sofort zu Liborio. Aber ich kenne ihn noch nicht. Lüg mich nicht an, du kennst ihn. Und du gehst zu ihm. Ja. Hörst du gehst zu ihm und sagst ihm, ich erwarte ihn in einer Stunde im Hotel. Hast du verstanden? Ja, ja. Kommt er nicht? Hinterlege ich das Zeug in der Botschaft und bring die ganze Geschichte in die Zeitung. Kapiert? Ich verließ die Toilette halb wahnsinnig vor Wut und vor Angst und in dem Gefühl, eine Grenze überschritten zu haben. Ich hatte meine eigene Bereitschaft zur Gewalt erlebt. Eine angestaute Kraft, die nicht nur mir gehörte, sondern allen meinen geliebten Toten. Unseren ganzen Zorn über all das, was wir verloren hatten. Es war die Gewalt, die ich mir in Argentinien versagt hatte. Hilda war immer noch nicht zu Hause. Am Abend zuvor hatte sie mir gesagt, sie unterrichte von 8 bis 10. Sie musste eigentlich schon wieder da sein. Der gelähmte Giustozzi. Absolut unfähig, die Kette der Täuschungen in seinem Leben zu begreifen. Ich täusche, du täuschst, er täuscht. Wir simulieren, ihr heuchelt, sie hintergehen. Die Konjugationen des Lebens. Carmen tot. Ihr nasser Leib gekrümmt wie das Bein eines Säuglings und alle machen schrecklich zynische Gesichter. Erzschurkengesichter wie diese unsäglichen Scheißkerle auf den Bildern des Mittelalters, speziell auf denen der deutschen Schule, auf denen Priester und Heilige, Engel und Dämonen, Inquisitoren und Fürsten allesamt grausame und bösartige Gesichter haben. Alles Verbrecher, damals wie heute. Weil das Leben ein ständiges Verbrechen ist, das sich heute nur unter so subtilen Masken wie den in die Kameras grinsenden Politikerköpfen verbirgt oder auch hinter den Wahlen zum Miss Universum. Heißer, das Leben ist ein Karneval, ein Hexensabbat, Fernsehen, Kino, Comics, Kodak, Instamatik und Coca-Cola als Lebensinhalt. Heißer, Juri. Ja? Na, endlich. Ja, ich komme gerade aus der Uni, ich habe das Telefon auf der Straße gehört. Hilda, es ist jetzt 10:30. Wenn ich dich bis 12 nicht aus dem Hotel angerufen haben sollte, setz dich bitte mit dem Geschäftsführer in Verbindung und tu alles, was in deiner Macht steht, um die Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen. Hey, sag mal, wo bist du eigentlich? Verlass auf keinen Fall deine Wohnung. Adios. Er saß schon in der Halle des Kalender, als ich durch die Drehtür kam. Wieder tadellose Erscheinung. Carmen ging nicht mit jedem. Ich ließ mir meinen Schlüssel geben und ließ den Geschäftsführer herausbitten. Senor, alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Licenciado, vielen Dank. Wenn ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein kann. Ja, das können Sie. Rufen Sie in einer Viertelstunde diese Nummer an und sagen Sie der Dame, es sei alles in Ordnung, ich würde mich später melden. Dann wandte ich mich Gorolla zu. Haben wir eine Verabredung? Sie haben uns große Unannehmlichkeiten gemacht. Ich war mit einer bestimmten Person verabredet. Sie werden mit mir Vorlieb nehmen müssen. Verstehe. Gehen wir auf mein Zimmer. Ich ging zum Aufzug. Er folgte mir. In meinem Zimmer setzten wir uns auf die beiden einzigen Stühle vor dem abgeschalteten Fernseher. Geben Sie mir die Ware und das Geld. wozu dieses absurde Spiel weiterspielen, das Sie niemals gewinnen können. Ich habe Carmen geliebt. Mehr als Sie, David. Oder soll ich Sie Jesus nennen oder Liborio? Sie gefallen mir immer mehr. Dann wissen Sie also alles. Ich denke ja. Sie haben Marcello umgebracht, weil er zum Risiko geworden war, weil er dafür, dass er ihr Verhältnis mit Carmen duldete, die 2-monatigen Zahlungen einstellte, die er ihnen aus dem Kokainverkauf schuldig war. Vielleicht hat er sie aber auch erpresst und gedroht, ihrer Familie von ihrem Verhältnis mit Carmen zu erzählen. Sie haben 2-mal stillgehalten. Vielleicht war es ihnen unangenehm, den Mann ihrer Freundin umzubringen. Aber dann haben sie es doch getan. Und damit waren sie zu weit gegangen. Carmen liebte sie zwar, aber jetzt fühlte sie sich mitschuldig am Tod ihres Mannes. Sie gab ihnen das Geld nicht zurück. Und da haben sie sie getötet. Halten Sie mich nicht für so primitiv. Es war ein Unfall. Sie war außer sich und ist gestürzt. Sie hat sich den Kopf am Beckenrand aufgeschlagen. Sie hätten sie in jedem Fall getötet. Sie wusste alles und sie hätte nicht nachgegeben. Sie konnte sehr hartnäckig sein. Für mich war nur noch eine Frage offen und die ist jetzt beantwortet. Sie sind Liborio. Ich mache Ihnen ein Angebot. Behalten Sie $2,000 für Ihre Auslagen und geben Sie den Rest heraus. Ein großzügiges Angebot, aber die Antwort ist nein. Welche Veranlassung hätte ich Ihnen zu trauen? Außerdem sprechen einige Dinge in meinem Innern dagegen, von denen Sie nichts verstehen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das Gewissen und alles, was dazugehört. Wir schwiegen. Es mag absurd klingen, aber ich hatte das Gefühl, wir waren beide traurig, erschöpft. Geld, Liebe, Macht. Das war etwas für Helden. Ich war kein Held. Aber Geld und Kokain jetzt diesem Mann auszuhändigen, das war nicht möglich. Denn es stimmte. Da war noch das Gewissen. Diese dumme Kleinigkeit. Dieses schlafende Dornröschen. Es tut mir außerordentlich leid. Sie gefallen mir, aber Sie werden sterben. Hören Sie, Sie wissen, dass ich nichts sagen werde. Und selbst wenn, ich habe keine Beweise. Ich schämte mich schon, als ich es sagte. Es war Schwäche, meine letzte Angst. Die letzte Schande. Auch er schaute mich ein wenig enttäuscht an. Zu spät. Sie sind ein toter Mann. Sie sprechen nur noch, weil Sie nicht wissen, dass Sie bereits tot sind. Er ging zur Tür. Ich erinnerte mich an die Pistole in meiner Tasche. Aber ich zog sie nicht heraus. Ich war besiegt. Er machte die Tür leise hinter sich zu. Behutsame Tarantel. Rette dich, hatte Carmen mit Großbuchstaben geschrieben. Dieses Stück Papier und ein alter Stiefel sind alles, was mir von ihr geblieben ist. Molina? Licenciado, bringen Sie mir doch bitte den Inhalt des Schließfachs Nummer 62 auf mein Zimmer. Es ist wichtig, dass Sie dabei nicht gesehen werden. Entschuldigen Sie die Umstände. Ich habe an Selbstmord gedacht. Allerdings nur flüchtig. Der Gedanke kam mir schäbig vor. Die Zeit ist um. Was jetzt noch geschieht, wird nicht mehr erzählt werden können. Sollte jemand diesen Text einmal lesen, dann nicht wie einen Roman. Er ist der in großer Eile verfasste Bericht eines Mannes, der sich zu weit vorgewagt hat und erkennen muss, dass die Hölle überall auf uns wartet und dass der Unterschied zwischen Himmel und Hölle nur eine Frage der Optik ist. Vielen Dank, Licenciado. Die Quittung können Sie jetzt zerreißen. Er war wirklich in Ordnung. Obwohl er von Neugier platzte, stellte er keine einzige Frage. Und machen Sie bitte die Rechnung fertig. Ich komme gleich runter. Selbstverständlich, Senor Giustozzi. Das Kokain schüttete ich ins Klo. Dann zündete ich einen Geldschein nach dem anderen an. Geld brennt wie normales Zeitungspapier. Der Rauch riecht auch nicht anders. Die kleinen Franklin-Gesichter schrumpften in flüchtigem, sich windendem Lächeln dahin. Und ich musste unwillkürlich denken, wie absurd es doch war, dass so viele Menschen sich von diesen Scheinen verrückt machen ließen. Ich ging zurück ins Zimmer, setzte mich an den Tisch, um die letzten Zeilen dieses Textes zu schreiben. Ich fühlte mich erledigt und hätte am liebsten geweint. Als ich den Kopf hob, sah ich mich im Spiegel. Ein fremdes Gesicht. Ein vollkommenes Abbild von Einsamkeit und Verlassenheit. Du bist tot. Du sprichst zwar noch, aber du bist tot. Du weißt es noch nicht. Ich werde jetzt meine Tasche packen. Und dann hinuntergehen und die Schlüssel abgeben. Und die Rechnung bezahlen.